Ich bin mein eigenes Werk. In die Welt eingetreten zu der Zeit, da ich noch als Mädchen von Standes wegen dem Schweigen und der Untertänigkeit geweiht war, habe ich diese auszunutzen verstanden für meine Beobachtungen und Überlegungen. Während man mich für gedankenlos hielt, nahm ich sorgfältig die Reden in mir auf, die man mir zu verbergen versuchte. Diese nützliche Neugier diente dazu, mich zu bilden und lehrte mich zugleich, mich zu verstellen. Empfand ich etwa Kummer, befleißigte ich mich, heiter auszusehen und sogar freudig. Ich habe den Eifer so weit getrieben, dass ich mir freiwillig Schmerz zufügte, um während dieser Zeit mich um einen vergnügten Ausdruck zu bemühen. So habe ich über meine Physiognomie Macht erlangt. Ich war noch nicht 15 Jahre alt und besaß schon die Talente, denen der größte Teil unserer Politiker seinen Ruf verdankt. Und dabei war ich erst bei den ersten Elementen der Wissenschaft, die ich erwerben wollte. Wie alle jungen Mädchen suchte ich die Liebe und ihre Freuden zu erraten. Da ich aber nie im Kloster gewesen war, keine gute Freundin hatte und von einer wachsamen Mutter beaufsichtigt ward, hatte ich nur unklare Einbildungen, die nirgends Anhalt fanden. Mein Kopf gor. Mir stand der Sinn nicht nach dem Genuss. Ich wollte wissen. Der Wunsch zu lernen gab mir die Mittel ein. Ich fühlte, dass der einzige Mann, mit dem ich ohne mir eine Blöße zu geben von dem Gegenstand sprechen könne, mein Beichtvater sei. Ich überwand meine kleine Scham, rühmte mich eines Vergehens, das ich nicht begangen hatte, und beschuldigte mich, ich habe alles gemacht, was die Frauen machen. Der gute Pater malte mir die Sünde so groß aus, dass ich daraus schloss, das Vergnügen müsse ungeheuer sein. Und dem Wunsch, es zu kennen, folgte der, es zu schmecken. Meine Mutter kündigte mir wenige Tage darauf an, ich solle mich verheiraten. Ich erwartete in Seelenruhe den Augenblick, der mich aufklären sollte. Die erste Nacht bot mir Gelegenheit zur Erfahrung. Schmerz und Lust. Ich beobachtete alles genau und erblickte in diesen verschiedenen Empfindungen nur Tatsachen. Diese Art von Studium fing an, mir zu gefallen. Doch Herrn von Morteuils Krankheit unterbrach diese lieblichen Beschäftigungen. Er starb kurze Zeit darauf. Und obwohl ich alles in allem mich nicht über ihn zu beklagen habe, fühle ich darum nicht weniger lebendig den Wert der Freiheit, die meine Witwenschaft mir verschaffen sollte. Du siehst, beste Freundin, ich halte Wort und Hauben und Flitter nehmen mir nicht die ganze Zeit. Ich behalte immer etwas für dich und ich habe doch allein heute mehr Putz gesehen als in den 4 Jahren, die wir zusammen waren. Mama hat mich bei allem um meine Meinung gefragt. Sie behandelt mich nicht mehr so sehr als früher wie ein Schulmädchen. Mama hat gesagt, ich soll sie alle Tage beim Aufstehen zu sehen kriegen und es sei früh genug, wenn ich zum Mittagessen frisiert sei. Eben hält ein Wagen vor der Tür und Mama lässt mir sagen, ich soll sofort hinüberkommen, wenn das der Herr wäre. Ich bin nicht angezogen, die Hand zittert mir und ich habe Herzklopfen. Ich kann ihn nicht warten lassen, leb wohl, ich bin gleich wieder da. Wie wirst du deine arme Cécile auslachen? Ich habe mich furchtbar geschämt, aber du wärst auch darauf hereingefallen. Wie meine Mama ins Zimmer kam, habe ich einen Herrn in Schwarz bei ihr stehen sehen. Sie, ich habe ihn so gut ich konnte begrüßt. Gnädige Frau, hat er zu meiner Mutter gesagt und mich dabei begrüßt. Das ist mal eine reizende junge Dame und ich fühle mehr als je, wie wertvoll ihre Güte ist. Da hat deine arme Cécile den Kopf verloren. Ich war, wie Mama gesagt hat, ganz verstört. Ich bin aufgesprungen, habe einen durchdringenden Schrei ausgestoßen. So wie am Tag, als es donnerte. Mama hat laut losgelacht und gesagt, was hast du denn? Setz dich doch und gib dem Herrn deinen Fuß. Tatsächlich, der Herr war ein Schuster. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich geschämt habe. Glücklicherweise war bloß Mama dabei. Ich glaube, wenn ich erst verheiratet bin, bei dem Schuster bestelle ich nichts mehr. Leb wohl, ich hab dich so lieb, als wäre ich noch im Kloster. Deine Cécile Volange. Kehren Sie zurück, lieber Valmont. Was haben Sie überhaupt noch zu tun bei einer alten Tante, deren Vermögen Ihnen schon vermacht ist? Reisen Sie unverzüglich, ich brauche Sie. Sie sollen der Liebe dienen und der Rache. Kurz, es soll ein Streich mehr für Ihre Denkwürdigkeiten werden. Frau von Volange lässt Ihre Tochter heiraten. Es ist noch ein Geheimnis, aber sie hat es mir gestern mitgeteilt. Und wen, glauben Sie, hat sie sich zum Schwiegersohn ausgewählt? Den Grafen Gercourt. Wer mir gesagt hätte, dass ich Gercourts Cousine würde, ich bin in Wut darüber. Haben Sie ihm das Abenteuer mit der Intendantin verziehen? Na, und ich? Ich habe mich doch noch mehr über ihn zu beklagen, aber ich werde schon wieder friedlich und die Hoffnung auf Rache heitert meine Seele wieder auf. Sie haben sich, gerade wie ich, 100-mal über die Wichtigkeit geärgert, mit der Gercourt die Frage seiner künftigen Frau behandelt, und über die dumme Einbildung, die ihn glauben lässt, er werde das unvermeidliche Geschick vermeiden. Ich würde tatsächlich wetten, dass er, trotz der 60.000 Franc Rente der kleinen Volange, sich nie auf diese Heirat eingelassen hätte, wenn sie dunkelhaarig oder nicht im Kloster gewesen wäre. Sehr gut. Drum wollen wir ihm zeigen, dass er ein Dummkopf ist und sonst nichts. Im Übrigen verdient die Heldin dieses neuen Romans all ihre Sorgfalt. Sie ist wirklich hübsch. Sie ist 15, die richtige Rosenknospe. Linkisch allerdings, wie es nicht so leicht vorkommt. Dazu einen gewissen schmachtenden Blick, der wahrhaftig vielversprechend ist. Kommt hinzu, dass ich sie Ihnen empfehle. Sie brauchen mir also bloß noch zu danken und zu gehorchen. Ihre Marquise von Merteuil. Ich weiß nicht, beste Sophie, bei Mama waren gestern zum Souper viele Leute. Obwohl ich es nötig hatte, sie mir genau anzusehen, besonders die Männer, habe ich mich sehr gelangweilt. Herren und Damen, alle haben mich angesehen und dann sagten sie sich was ins Ohr. Und ich sah wohl, sie sprachen von mir. Darüber musste ich rot werden. Ich konnte nichts dagegen machen. Gewollt hätte ich es wohl, denn ich habe bemerkt, dass die anderen Frauen, wenn man sie ansah, gar nicht rot wurden. Oder aber das Rot, das sie auflegen, lässt das Rot nicht sehen, das von der Verlegenheit kommt. Denn es muss sehr schwer sein, nicht rot zu werden, wenn ein Mann einen anstarrt. Aber was mich am meisten in Unruhe versetzte, war, dass ich nicht wusste, was sie sich von mir dachten. Ich glaube aber doch, 2 bis 3 Mal das Wort hübsch gehört zu haben. Aber ganz deutlich habe ich das Wort linkisch gehört. Ja, und das muss wohl wirklich wahr sein. Denn die Dame, die es sagte, ist eine Verwandte und Freundin meiner Mutter. Sie scheint sogar gleich Freundschaft zu mir gefasst zu haben. Es ist die einzige, die im Lauf des Abends ein bisschen mit mir geredet hat. Morgen sollen wir bei ihr zum Souper sein. Na, und dann habe ich auch schon nach dem Essen einen Herrn zu einem anderen was sagen hören und weiß gewiss, er meinte mich. Man muss das reif werden lassen. Im Winter werden wir sehen. Vielleicht ist der es, der mich heiraten soll. Aber dann wäre es ja erst in 4 Monaten. Josephine ist da. Leb wohl, liebe Sophie. Ich versichere dir, das Gesellschaftsleben ist nicht so lustig, wie wir es uns dachten. Ihre Befehle sind bezaubernd. Ihre Art, sie zu geben, ist noch liebenswürdiger. Sie könnten einem Liebe zum Despotismus beibringen. Es ist nicht das erste Mal, wie Sie wissen, dass ich bedauere, nicht mehr Ihr Sklave zu sein. Werden Sie nicht böse und hören Sie mir zu. Was schlagen Sie mir vor? Ein junges Mädchen zu verführen, das nichts gesehen hat und nichts kennt? Das mir sozusagen schutzlos ausgeliefert wäre? 20 anderen kann das so gelingen wie mir. Anders steht es mit dem Unternehmen, das mich beschäftigt. Sein Gelingen sichert mir ebenso viel Ruhm wie Vergnügen. Sie kennen die Präsidentin Tourvel, ihre Frömmigkeit, ihre Gattenliebe, ihre strengen Grundsätze. Darauf mache ich einen Angriff. Das ist der meiner würdige Feind. Das ist das Ziel, das ich mir setze. Sie müssen wissen, dass der Präsident in Burgund ist, infolge eines großen Prozesses. Seine untröstliche Hälfte soll hier die ganze Zeit dieser betrüblichen Witwenschaft zubringen. Wie würde man mich jetzt strafen, wenn man mich zwänge, nach Paris zurückzukehren? Ich habe es sehr nötig, diese Frau zu bekommen, um die Lächerlichkeit loszuwerden, dass ich in sie verliebt bin. Sie wollen die Präsidentin Tourvel haben. Daran erkenne ich Ihren nichtsnutzigen Kopf, der sich immer nur das wünscht, was er glaubt, nicht kriegen zu können. Was ist denn das für eine Frau? Regelmäßige Züge, wenn Sie wollen, aber gar keinen Ausdruck. Ich sage Ihnen als Freundin, von solchen Frauen braucht es nicht zwei, damit sie all ihr Ansehen verlieren. Ja, glauben Sie mir, wenn eine Frau dermaßen verknöchert ist wie die Tourvel, dann muss man sie ihrem Schicksal überlassen. Sie wird stets etwas Untergeordnetes bleiben. Sie sollen aber wissen, dass die kleine Volange schon einen den Kopf verdreht hat. Der junge Danceny ist närrisch dahinterher. Er hat mit ihr gesungen. Und tatsächlich singt sie besser, als man es einem Schulmädchen zutraut. Sie werden wohl viel Duos miteinander üben. Und ich glaube, sie würden gerne einstimmig loslegen. Aber dieser Danceny ist ein Kind, das seine Zeit mit Liebesgetändel verlieren und nichts zustande bringen wird. Das kleine Wesen ihrerseits ist ziemlich scheu. Und was auch geschehen mag, es wird immer weniger erfreulich sein, als Sie es hätten machen können. Schmollen Sie mir jetzt? Sagen Sie mal, Sie schmachtender Liebhaber, die Frauen, die Sie gehabt haben, glauben Sie, dass Sie die vergewaltigt haben? Lieber Gott, wenn man... Wenn ich dir nichts über meine Heirat gesagt habe, liegt es daran, dass ich nicht besser darüber unterrichtet bin als am ersten Tag. Ich gewöhne mich nicht mehr dran zu denken. Ich übe mich viel in Gesang und Harfenspiel. Mir scheint, ich mag es lieber, seit ich keinen Lehrer mehr habe. Oder vielmehr, seit ich einen besseren habe. Der Ritter Danceny, mit dem ich bei Frau von Merteuil gesungen habe. Er hat die Gefälligkeit, alle Tage herzukommen und stundenlang mit mir zu singen. Er ist wie ein Engel und komponiert sehr hübsche Lieder. Er und Frau von Merteuil sind die einzigen beiden, die ich nett finde. Und der uns unsere zwei Lieblingsleidenschaften zu kitzeln erlaubt. Den Stolz auf unsere Verteidigung und das Vergnügen an unserer Niederlage. Adieu. Empfehlen Sie mich Ihrer Präsidentin für Ihre Gebete. Sie ist prüde und fromm. Und deshalb halten Sie sie für kalt und seelenlos? Ich denke da sehr anders. Welchen erstaunlichen Gefühlsreichtum muss man haben, um ihn sogar über seinen Gatten auszugießen und immer ein nie vorhandenes Wesen zu lieben. Meine liebe Frau von Volange, man kann keine größere Teilnahme fühlen als ich für Fräulein von Volanges Verheiratung. Ich wünsche ihr wirklich von ganzer Seele das Glück, dessen sie gewiss würdig ist. Es tut mir weh, Ihnen nicht mündlich diesen Wunsch darbringen zu können. Ich beabsichtige, die Dauer der Abwesenheit meines Gatten auf dem Lande zu verbringen. Ich benutze die Zeit dazu, aus der Gesellschaft der ehrwürdigen Frau von Rosemont Genuss zu schöpfen. Die Frau ist immer noch bezaubernd. Ihr hohes Alter nimmt ihr nichts. Sie hat immer noch ihr volles Gedächtnis und ihre Munterkeit. Unsere Zurückgezogenheit wird erheitert durch ihren Neffen, den Vicomte von Valmont, der so gütig war, uns einige Tage zu opfern. Ich kannte ihn nur dem Ruf nach und der ließ mir seine nähere Bekanntschaft nicht wünschenswert erscheinen. Doch scheint es mir, er ist besser als sein Ruf. Er redet zu mir mit viel Vertrauen und ich predige ihm mit viel Strenge. Sie, die Sie ihn kennen, werden zugeben, dass ich hier eine schöne Bekehrung ausführen ließe. Der Liebe die Binde abzunehmen. Kürzlich habe ich ihren Spaziergang dergestalt gelenkt, dass ein Graben zu überschreiten war. Sie hat sich mir anvertrauen müssen. Ich habe diese bescheidene Frau in meinen Armen gehalten. Unsere Vorbereitungen und der Übergang meiner alten Tante hatten die ausgelassene Betschwester in schallende Heiterkeit versetzt. Sobald ich mich jedoch ihrer bemächtigt hatte, schlangen sich infolge einer geschickten Ungeschicklichkeit unsere Arme ineinander. Die liebenswürdige Röte kam und färbte ihr Gesicht, und ihre Verwirrung belehrte mich hinlänglich darüber, dass ihr Herz vor Liebe gebebt hat. Ich habe nie gezweifelt an ihrer Freundschaft zu mir, noch an ihrer ehrlichen Teilnahme an allem, was mich und meine Tochter Cecil angeht. Aber, meine liebe Frau von Tourvel, ich war nicht darauf gefasst, den Namen Valmontier in Ihren Briefen zu finden. Sie kennen den Mann nicht. Wo sollten Sie sich von der Seele eines Wüstlings eine Vorstellung gemacht haben? Sie reden mir von seiner seltenen Aufrichtigkeit. Ach ja, bei Valmont muss Aufrichtigkeit allerdings selten sein. Das Einzige, was ich Ihnen zu sagen habe, ist, dass unter allen Frauen, um die er sich mit oder ohne Erfolg bemüht hat, keine ist, die sich nicht über ihn zu beklagen hätte. Einzig Frau von Merteuil bildet von dieser Regel eine Ausnahme. Sie allein hat ihm widerstanden und seine Bosheit an Ketten zu legen verstanden. Er ist nicht so sehr liebenswürdig und aufrichtig als falsch und gefährlich und hat seit seiner frühesten Jugend keinen Schritt getan, ohne einen Plan dabei zu haben. Dann, das lasse ich mir gefallen, mag sie sagen, ich bete dich an. Ich werde in Wahrheit der Gott sein, dem sie den Vorzug gab. Sie würden lachen, wenn sie sähen, mit welcher Arglosigkeit sie mir Predigten hält. Sie will mich, sagt sie, bekehren. Sie ahnt noch nicht, was der Versuch sie kosten wird. Sie ist weit davon entfernt, daran zu denken, dass sie die, um ihre Worte zu gebrauchen, die Sache der von mir ins Verderben gebrachten Unglücklichen vertritt, zum Voraus in eigener Sache spricht. Denk dir, Sophie, heute habe ich Neuigkeiten. Seit kurzem ist der Ritter Danceny so traurig, aber so schrecklich traurig, dass es mir wehtat. Und wenn ich ihn fragte, warum, sagte er nein. Aber ich sah, er war es doch. Gestern war es noch mehr als sonst. Trotzdem hat er die Gefälligkeit gehabt, wie gewöhnlich mit mir zu singen. Als wir fertig waren mit Singen, schloss er meine Harfe ins Futteral ein und indem er mir den Schlüssel zurückbrachte, bat er mich am Abend, sobald ich allein sein würde, nochmals zu spielen. Wirklich ging ich, als ich wieder in meinem Zimmer war, meine Harfe holen. In den Seiten fand ich einen Brief und der war von ihm. Ach, wenn du wüsstest, was er darin alles schreibt. Seit ich diesen Brief gelesen habe, bin ich so voller Freude, dass ich an nichts anderes mehr denken kann. Zugleich bin ich aber auch in großer Verlegenheit, denn sicherlich darf ich auf so einen Brief nicht antworten. Ich weiß wohl, das schickt sich nicht, aber er bittet mich doch darum. Glücklicherweise sehe ich heute Frau von Merteuil. Wenn ich bloß tue, was sie mir sagt, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und dann sagt sie mir vielleicht, ich kann ihn ein bisschen antworten, damit er nicht so traurig ist. Liebe Frau von Volanges, Ihr strenger Brief hätte mich erschreckt. Hätte ich nicht zum Glück hier mehr Anlass zur Sicherheit gefunden, als Sie mich fürchten lassen? Dieser fürchterliche Herr von Valmont, der Schrecken aller Frauen sein soll, scheint seine mörderischen Waffen niedergelegt zu haben, ehe er dieses Schloss betrat. Seine Eigenschaft als liebenswürdiger Mann, die sogar seine Feinde ihm lassen, verschwindet hier fast. Und es bleibt ihm nichts übrig als ein gutmütiger Mensch. Offensichtlich hat die Landluft dies Wunder vollbracht. Was ich Ihnen versichern kann, ihm, der immerfort mit mir zusammen ist und daran Gefallen zu finden scheint, ist kein Wort entschlüpft, das an Liebe erinnert. In Betreff Ihrer Anregung, ich solle mich um die Abkürzung des von Herrn von Valmont hier beabsichtigten Aufenthaltes bemühen, scheint es mir wirklich schwer, seine Tante zu bitten, dass sie ihren Neffen nicht bei sich haben soll. Umso mehr, da sie ihn sehr lieb hat. Doch verspreche ich Ihnen, wenn auch nur aus Nachgiebigkeit und nicht, weil ich es nötig hätte, die Bitte sei es ihr, sei es ihm selbst vorzutragen. Bezüglich meiner selbst ist mein Mann von meiner Absicht, hier bis zu seiner Rückkehr zu bleiben, unterrichtet und würde sich mit Recht wundern, wenn ich davon so ohne weiteres abginge. Und sehen Sie, ich bin wenigen Männern begegnet, die von den anständigen Frauen mit mehr Achtung, fast möchte ich sagen Begeisterung gesprochen hätten. Sein Benehmen gegen Frau von Merteuil ist ein Beweis dafür. Er spricht uns oft von ihr. Und immer mit so viel Lobeserhebungen und einer so anhänglichen Art, dass ich bis zum Empfang ihrer Mahnung geglaubt habe, was er zwischen sich und ihr Freundschaft nenne, sei in Wirklichkeit Liebe. Ich klage mich an wegen dieses leichtfertigen Urteils. Ich gestehe, dass ich es nur als Schlauheit ansah, was von seiner Seite anständig und ehrlich war. Ich weiß nicht, aber mir scheint, dass jemand, der einer so ausdauernden Freundschaft für diese achtbare Frau fähig ist, kein ganz verlorener Wüstling sein kann. Ich wäre die Frau dazu, sie von Neuem anzuketten, sie dahin zu bringen, dass sie ihre Präsidentin vergessen. Aber ich gewähre ihnen Gnade. Sobald sie ihre schöne Betschwester gehabt haben und mir einen Beweis davon liefern können, kommen sie zu mir und ich gehöre ihnen. Endlich, schöne Freundin, bin ich ein großes Stück vorwärts gekommen. Ich habe ihr meine Liebe erklärt. Und obwohl die Betreffende das hartnäckigste Schweigen bewahrt hat, habe ich die vielleicht am wenigsten zweideutige Antwort erhalten. Mein Jäger, der Schlingel, hat herausbekommen, dass Frau von Tourvel einen ihrer Leute dazu angestellt hat, sich zu erkundigen, was ich treibe und mir sogar auf meinen Morgenspaziergängen unauffällig zu folgen. Also, ich wollte, dass dies anstößige Mittel zur öffentlichen Erbauung ausschlage und habe Folgendes getan. Ich habe meinen Vertrauten beauftragt, mir in der Umgegend irgendeinen Unglücklichen ausfindig zu machen, der Hilfe benötigt. Gestern Nachmittag erstattete er mir Bericht, dass heute die Möbel einer ganzen Familie, die die Steuern nicht zahlen kann, gepfändet werden sollen. Ahnen Sie, worauf ich hinaus wollte? Meine liebe Frau von Volanges, es wird Ihnen zweifellos willkommen sein, einen Zug des Herrn von Valmont zu erfahren, der in starkem Gegensatz steht zu all denen, mit denen er Ihnen vorgeführt worden ist. Heute früh hat er einen seiner Gänge getan, die einen auf die Vermutung bringen konnten, als gehe er in der Umgegend irgendwelchen Plane nach. Zum Glück für ihn und zum Glück besonders für uns, da uns das vor ungerechtem Urteil bewahrt, musste einer meiner Leute nach derselben Seite gehen, wie er ging. Er hat uns berichtet, dass Herr von Valmont eine unglückliche Familie angetroffen hat, denen, weil sie die Steuer nicht bezahlen konnten, bereits die Möbel verkauft wurden und dass er nicht nur schleunigst die Schuld der armen Leute bezahlt, sondern ihnen sogar eine ziemlich beträchtliche Summe geschenkt hat. Mein Diener ist Zeuge dieser tugendhaften Tat gewesen. Ich will meine Schwäche gestehen. Meine Augen sind feucht geworden vor Tränen und ich habe eine unfreiwillige, doch köstliche Rührung verspürt. Ich habe mich gewundert über das Vergnügen, das man beim Wohltun hat, und bin fast versucht zu glauben, dass die sogenannten tugendhaften Leute nicht so verdienstvoll sind, wie man uns gerne sagt. Ich glaube, dass Irrtümer, wenn auch lang, doch nicht ewig sind. Und ich kann mir nicht denken, dass der, der Gutes tut, der Feind der Tugend sei. Herr von Valmont ist möglichenfalls nur ein Beispiel für die Gefahr der Beziehungen. Meine liebenswürdige Neugierige konnte das Geheimnis, das sie mir entwendet hatte, nicht bei sich behalten. Und ohne Scheu erzählte sie mein Abenteuer mit einer Genauigkeit, die dem Verständnis ihres Geschichtsüberlieferers Ehre machte. Sie können sich denken, wie ich meine ganze Bescheidenheit entfaltete. Doch wer könnte eine Frau aufhalten, die ohne es zu ahnen das Lob dessen singt, den sie liebt? Ich entschloss mich also, sie reden zu lassen. Kaum hörte sie auf zu sprechen, sagte Frau von Rosemonde zu mir: »Komm her, Neffe, lass dich umarmen.« Ich fühlte sogleich, dass die hübsche Predigerin sich nicht würde wehren können, wenn ich sie ihrerseits umarme. Sie lag bald in meinen Armen, und sie hatte kaum die Kraft, sich aufrecht zu halten. Doch ich erspare Ihnen die Langeweile dieser Lobpreisungsszene. Sie wollen also, gnädige Frau, ich soll an die Tugend des Herrn von Valmont glauben. Ich kann mich nicht dazu entschließen. Es würde mir eben solche Mühe machen, ihn aufgrund der Tatsachen, die Sie mir erzählen, für anständig anzusehen, als einen anerkannten biedern Mann, von dem ich einen Fehler erfahren würde, für lasterhaft zu halten. Die Menschheit ist in keiner Art vollkommen, im Bösen ebenso wenig wie im Guten. Nach dem Mittagessen ging meine Tante in ihr Zimmer und ließ uns, meine Schöne und mich, beieinander. Es machte mir keine Mühe, das Gespräch dorthin zu lenken, wohin ich wollte. »Wenn man so würdig ist, Gutes zu tun«, sagte sie, »wie kann man dann sein Leben lang Böses tun?« Ich erwiderte: »Wer weiß, vielleicht würde die Tat, für die Sie mich heute loben, in Ihren Augen allen Wert verlieren, wenn Sie Ihre wahre Triebfeder kennten.« Sie sehen, wie nah ich an der Wahrheit war. »Wo Sie eine löbliche Tat zu sehen meinen, suchte ich nur ein Mittel, um zu gefallen. Ich war nur das schwache Werkzeug der Gottheit, zu der ich bete.« Was die kleine Volange betrifft, ich bin ganz närrisch auf das Kind. Ich irre mich, oder sie wird eine der beliebtesten Damen werden. Sie liebt übrigens ihren Danceny schon rasend, weiß aber noch nichts davon. Allebei dagegen für mich das Gefühl der Anbetung. Ich bin oft versucht, die Kleine zu meiner Schülerin zu machen. Den Dienst möchte ich Gercourt wohl erweisen. Er lässt mir Zeit, denn nun ist er ja bis zum Oktober in Korsika. Ich habe im Sinn, die Zeit zu benutzen. Und dann geben wir ihm eine ganz fertige Frau, statt seiner unschuldigen Pensionärin. Ach, Mitleid, gnädige Frau. Lassen Sie mich doch wissen, was ich hoffen darf oder fürchten muss. Gestellt, wie ich bin, zwischen das Übermaß des Glücks und das der Glücklosigkeit, ist die Ungewissheit eine Marter. Die Quelle des Glückes ist eine Quelle der Verzweiflung geworden, seit ich Ihre Tränen fließen sah. Seit ich dies grausame, ach, ich Unglückliche, vernahm. Was fürchten Sie denn? Hier das gestrige Bulletin. Unter dem Schutz von Frau von Rosemonde wurde ich um 11 Uhr bei meiner Anbetungswürdigen eingelassen, die angeblich krank zu Bette lag. Ich nahm einen Augenblick wahr, da Frau von Rosemonde sich entfernt hatte, um einen Brief zu übergeben. Die Annahme wurde verweigert. Aber ich ließ ihn auf dem Bett liegen und rückte ganz ehrbar den Sessel meiner Tante heran, die bei ihrem lieben Kind sein wollte. Sie musste meinen Brief wohl einstecken, um einen Skandal zu vermeiden. Die Kranke sagte ungeschickterweise, sie glaube, Fieber zu haben. Frau von Rosemonde forderte mich auf, ihr den Puls zu fühlen und pries dabei höchlich meine medizinischen Kenntnisse. Meine Schöne hatte also den doppelten Kummer, mir ihren Arm ausliefern zu müssen und sich bewusst zu werden, dass ihre kleine Lüge bezüglich des Fiebers herauskommen würde. Ich nahm ihre Hand und presste sie in eine der meinigen, während ich mit der anderen über ihren frischen, runden Arm strich. Sie hätten keine Antwort von mir bekommen, wenn mein törichtes Betragen von letzthin mich nicht dazu zwingen würde, jetzt Ihnen gegenüber auf Erklärungen einzugehen. Ja, ich habe geweint. Vielleicht sind mir auch die Worte, die Sie so sorgfältig anführen, entschlüpft. Tränen und Worte, Sie haben alles entdeckt, also muss ich alles erklären. Das Staunen und die Verwirrung, in die mich ihr Vorgehen stürzte. Ich weiß nicht, welche Furcht erregt durch eine Lage, die für mich nie hätte entstehen dürfen. Vielleicht der empörende Gedanke, mich mit den Frauen, die sie verachten, verwechselt und ebenso leichthin behandelt zu sehen wie sie. All diese Ursachen im Verein haben meine Tränen hervorgerufen und haben mir wohl mit Recht die Worte in den Mund gelegt, ich sei unglücklich. Sie vergessen, gnädige Frau, dass ich gewohnt, Ihnen meine Seele selbst dann zu eröffnen, wenn dieses Vertrauen mir schaden kann, Ihnen die Gefühle, die mich durchdrangen, unmöglich verhehlen konnte. Und was ein Werk meiner Aufrichtigkeit war, sehen Sie als Frucht meiner Keckheit an. Zum Lohn für die zärtlichste, achtungsvollste Liebe sprechen Sie mir von Ihrem Hass. Vielleicht hätte ich, trotz meiner Gewissheit, Sie nicht zu lieben, Sie niemals zu lieben. Vielleicht hätte ich besser daran getan, die Ratschläge meiner Freunde zu befolgen und Ihnen keine Annäherung zu gestatten. Sehen Sie, mit welcher großartigen Falschheit sie beteuert, sie fühle keine Liebe, während ich doch des Gegenteils gewiss bin. Sie verraten mir, dass man mir bei Ihnen zu schaden versucht hat. Wenn Sie den Ratschlägen Ihrer Freunde geglaubt hätten, würden Sie mich nicht einmal in Ihre Nähe gelassen haben. Was sind denn das für beflissene Freunde? Ohne Zweifel willigen diese so strengen, so unbeugsamen, tugendhaften Leute ein, dass man ihren Namen nennt. Ohne Zweifel werden sie sich nicht in ein Dunkel hüllen wollen, worin man sie mit gemeinen Verleumdern verwechseln würde. Bedenken Sie, dass ich das Recht habe, das zu erfahren. Was ich jetzt zu tun habe, ist, dass ich in Erfahrung bringe, wer die Leute sind, die sich darauf verlegen, mir bei ihr zu schaden. Ich vermute, es ist ihr Pedant von Gatte. Und ich möchte es. Abgesehen davon, dass ein eheliches Verbot ein Stachel für die Begierde ist, wäre ich sicher, dass ich von dem Augenblick an, wo meine Schöne eingewilligt hat, mir die geforderte Angabe zu schreiben, von dem Gatten nichts mehr zu fürchten hätte, da sie sich dann schon in der Zwangslage befände, ihn zu hintergehen. Ich lernte die Liebe kennen. Aber wie fern lag mir deswegen zu klagen. Entschlossen, es in ewigem Schweigen zu begraben, gab ich mich rückhaltlos dem köstlichen Gefühl hin. Aber gnädige Frau, als Sie, anlässlich der Unglücklichen, denen ich geholfen hatte, sich der kostbaren Empfindsamkeit überließen, die die Schönheit noch verschönt, da verwirrten Sie vollends mein Herz. Ich unterwerfe mich, liebe gnädige Frau von Volanges, Ihren Ratschlägen. Ich bin gewohnt, mich in allen Dingen Ihrer Meinung zu beugen und darum glaube ich, aus Gewohnheit, dass Sie immer vernünftig begründet sind. Ich will auch gestehen, dass Herr von Valmont wirklich gefährlich sein muss, wenn er sich stellen kann, als sei er, was er hier zu sein scheint, und dabei doch der bleiben kann, als den Sie ihn schildern. Es scheint mir jedoch untunlich, die bewusste Forderung seiner Tante vorzutragen. Es bleibt mir also nur, von ihm selbst zu erlangen, dass er sich entfernt. Wie denn, gnädiges Fräulein? Sie sträuben sich noch immer, mir zu antworten? Nichts kann Sie bewegen. Und jeder Tag trägt die Hoffnung, die er brachte, mit sich fort. Was ist denn das für eine Freundschaft, die zwischen uns besteht, wenn sie nicht einmal bewirken kann, dass Sie mitfühlen mit meiner Pein? Die Liebe hätte voll Eifer geschrieben. Die Freundschaft mit Freuden, das Mitleid aus Gefälligkeit. Doch Mitleid, Freundschaft und Liebe sind Ihrem Herzen gleich fremd. Ich wage auf eine Antwort nicht mehr zu hoffen. Ihr Ritter Danceny. Ich sage dir, Sophie, dass es Fälle gibt, wo man schreiben kann. Dass ich recht habe, wird dadurch bewiesen, dass Frau von Merteuil, eine Dame, die es sicherlich genau weiß, es schließlich gerade aufgefasst hat wie ich. Ich habe ihr alles gestanden. Sie hatte wohl anfangs Einwände. Als ich ihr aber alles erklärt hatte, hat sie zugegeben, das sei ganz etwas anderes. Sie verlangt nur, dass ich sie alle meine Briefe und alle die des Ritters Danceny sehen lasse, damit sie sicher ist, dass ich nur Passendes sage. Lieber Gott, habe ich Frau von Merteuil lieb. Endlich, mein Herr, willige ich ein, Ihnen zu schreiben, Sie meiner Freundschaft zu versichern und meiner Liebe, da Sie sonst nun einmal unglücklich wären. Sie sagen, ich habe kein gutes Herz. Ich kann Sie fest versichern, dass Sie sich irren, und ich hoffe, dass Sie jetzt nicht mehr dran zweifeln. Wenn Sie Kummer gehabt haben, weil ich Ihnen nicht schrieb, glauben Sie, dass es mir nicht auch Herzeleid machte? Aber jetzt werden Sie hoffentlich nicht mehr betrübt sein und werden recht glücklich sein. Ich liebe Sie. Ihre Cécile Volange. Ja, ganz gewiss werden wir glücklich sein. Mein Glück ist ganz sicher, da ich von Ihnen geliebt werde. Und Ihres wird niemals enden. Wissen Sie, mein lieber Valmont, dass Ihnen sehr viel verloren gegangen ist, dadurch, dass Sie das Kind nicht übernommen haben. Die Kleine hat weder Charakter noch Grundsätze. Sie können sich denken, wie ihr Umgang gemütlich und leicht sein muss. Ich glaube nicht, dass sie jemals mit Gefühl glänzen wird, aber alles an ihr kündigt die lebhafteste Sinnesempfindung an. Ohne Geist und ohne Feinheit hat sie doch eine gewisse natürliche Falschheit, wenn man so sagen darf, die mich manchmal selbst in Erstaunen setzt. Ich habe ihr übrigens, ohne dass sie es ahnte, ein Zusammensein unter vier Augen mit ihrem Danceny verschafft. Aber stellen Sie sich vor, er ist noch so einfältig, dass er nicht einmal einen Kuss von ihr erreicht hat. Und dieser kleine Mensch macht doch hübsche Gedichte. Gerade jetzt wären sie mir von großem Nutzen. Sie sind mit Danceny befreundet genug, dass er sich ihnen vertrauen könnte, und tät er es einmal, würden wir sehr rasch vorwärts kommen. Tun Sie Ihre Präsidentin doch schnell ab, denn ich will doch nicht, dass Gercourt durchkommt. Übrigens habe ich gestern mit der Kleinen von ihm gesprochen. Ich bin traurig und besorgt, liebe Sophie. Ich habe fast die ganze Nacht geweint. Gestern war ich mit Frau von Merteuil in der Oper. Wir haben viel von meiner Heirat geredet und ich habe nichts Gutes erfahren. Ich soll den Grafen Gercourt heiraten. Er ist reich, ein Mann von Stande. Aber erstens ist er alt. Stell dir vor, dass er wenigstens 36 Jahre alt ist. Und dann sagt Frau von Merteuil, er sei ernst und streng, und sie fürchte, ich werde mit ihm nicht glücklich sein. Wenn ich nicht Angst hätte, dass ich wieder ins Kloster müsste, würde ich ja zu Mama sagen, dass ich so einen Mann nicht mag. Ich fühle, dass ich Herrn Danceny nie so sehr geliebt habe wie jetzt. Frau von Merteuil gibt zu, dass Herr von Gercourt nicht die Spur von Liebenswürdigkeit hat. Und doch sagt sie, ich müsse ihn lieben. Ich habe ihn so gut geschildert, dass sie, wäre sie seit 10 Jahren seine Frau, ihn nicht besser hassen könnte. Dabei habe ich aber viel gepredigt von ehelicher Treue. Nichts kommt meiner Strenge in diesem Punkte gleich. Dadurch stelle ich einesteils den Ruf meiner Tugend bei ihr wieder her, den zu viel Nachgiebigkeit zerstören könnte. Anderenteils steigere ich in ihr den Hass, womit ich ihren zukünftigen Mann beglücken will. Und endlich hoffe ich, wenn ich ihr weismache, dass sie sich nur während der kurzen Zeit, die sie noch Mädchen bleibt, der Liebe ergeben darf, wird sie sich rascher entschließen, nichts zu verlieren. Stellen Sie sich vor, meine Betschwester wünscht, dass ich die Gefälligkeit habe, mich aus ihrer Nähe zu entfernen. Was sie noch mehr überraschen wird, ich unterwerfe mich so viel Strenge, aber Sie erraten es wohl, nicht bedingungslos. Dabei habe ich Sorge getragen, eine nicht zu bewilligende Forderung daran zu knüpfen. Ich bat sie um eine Unterredung unter vier Augen. Wenn ich alles unter dieser Bedingung verspreche, verpflichte ich mich zu nichts. Und die Weigerung in diesem Falle verschafft mir den Anspruch, alles Übrige zu erreichen. Aus meiner Entfernung ziehe ich überdies den Gewinn, dass ich dann mit ihrem Einverständnis in regelrechten Briefwechsel mit ihr trete. Und schließlich noch folgende Überlegung. Da ich beständig bei ihr bin und ihr doch nicht mit meiner Liebe zu tun geben kann, war Grund zu fürchten, dass sie sich schließlich gewöhnte, bei meinem Anblick ruhig zu bleiben. Und Sie wissen ja, wie schwer es ist, aus der Gemütsverfassung wieder herauszukommen. Freuen Sie sich mit mir. Ich werde geliebt. Ich habe triumphiert über dieses widersetzliche Herz. Ich konnte noch vor meiner Abreise Ihre Briefmappe aufstöbern. Glücklicher Herr dieses Schatzes schritt ich zur Bestandsaufnahme mit der Umsicht, die Sie an mir kennen. Und zuerst stieß ich auf zwei Briefe des Gatten. Ein unverdauliches Gemisch von Einzelheiten. Und ein Wortschwall ehelicher Liebe. Ich steckte sie übellaunig zurück. Ward aber besser gestimmt, wie ich meine Briefe in der Hand fühlte. Sie waren sorgfältig zusammengelegt und nach den Daten geordnet. Zum Glück kam mir der Einfall, sie rasch zu überlesen. Denken Sie, meine Freude, ich entdeckte ganz deutliche Spuren der Tränen meiner anbetungswürdigen Betschwester darauf. Ich fuhr fort mit der glücklichen Untersuchung und was mich noch angenehmer überraschte, war, dass ich einen, den ich von ihr undankbarerweise zurückerhalten hatte, hier von ihrer Hand treu abgeschrieben fand, und zwar mit einer zittrigen Schrift, die die süße Erregung ihres Herzens während des Abschreibens hinreichend bezeugte. Bis dahin gehörte ich ganz der Liebe. Bald aber machte sie der Wut Platz. Wer, glauben Sie, will mich verderben bei der Frau, die ich anbete? Sie kennen die Furie. Es ist Ihre Freundin, Ihre Verwandte. Es ist Frau von Volange. Ganz gewiss muss Ihre Tochter verführt werden. Das ist aber noch nicht genug. Sie muss zugrunde gerichtet werden. Sie wollte also, dass ich nach Paris zurückkehre. Sie zwang mich dazu. Ich bin schon auf dem Wege nach Paris. Aber sie soll noch seufzen über meine Rückkehr. Ich bin gegen 7 Uhr in Paris angelangt und habe hier meine Emilie von früher angetroffen. Die fröhliche Stimmung der Stadt und vielleicht auch meine lange Zurückgezogenheit ließen mich Emilie so begehrenswert finden, dass ich ihr versprochen habe, die Nacht bei ihr zu bleiben. Diese Gefälligkeit meinerseits ist der Lohn dafür, dass sie so freundlich ist, mir als Pult zu dienen beim Schreiben an meine schöne Bettschwester. Denn ich finde es reizvoll, ihr einen Liebesbrief zu senden aus dem Bett und beinahe aus den Armen einer Dirne. Einen Brief, den ich sogar unterbrochen habe, um die Untreue vollzumachen. Emilie, die Epistel gelesen hat, hat sich sehr amüsiert. Sie stellen sich, als fürchteten sie die Liebe und wollen nicht sehen, dass sie allein an den Übeln schuld sind, die sie ihr vorwerfen. Wo aber wäre das Glück zu finden, wenn nicht eine gegenseitige Liebe es gewährte? Während ich mein Leben ihrer Anbetung weihe, verbringen sie ihres damit, an mir herumzunörgeln. Schon halten sie mich für leichtsinnig und trügerisch. Und indem sie einige Irrtümer, die ich ihnen selbst eingestanden habe, missbräuchlich gegen mich ausspielen, gefallen sie sich darin, was ich damals war, mit dem zu verwechseln, was ich gegenwärtig bin. Angenommen, dass Sie mich wirklich lieben, wären darum die Hindernisse, die uns trennen, weniger unübersteiglich und fiele mir dabei eine andere Aufgabe zu, als zu wünschen, dass Sie diese Liebe bald besiegen. Ich werde geliebt und geachtet von meinem Gatten, den ich hochschätze, und so fallen meine Pflichten und meine Freuden in einer und derselben Person zusammen. Ich bin glücklich. Weißt du, liebe Sophie, wenn wir lustig sind und lachen, das alles, siehst du, ist nur Kinderspiel. Aber die Liebe, wenn ich Danceny sehe, wünsche ich mir nichts mehr. Sehe ich ihn nicht, wünsche ich mir nur ihn. Ich rufe mir seine Reden zurück und glaube, dass ich ihn sprechen höre. Das macht, dass ich aufseufze. Und dann fühle ich ein Brennen. Eine Erregung. Ich kann nicht an derselben Stelle bleiben. Es ist wie eine Marter. Und dabei macht diese Marter ein unbeschreibliches Vergnügen. Musik. Nun weiß ich ihn glücklich auswendig, den schönen Romanhelden. Er hat keine Geheimnisse mehr für mich. Ich habe ihm so lange vorgeredet, eine ehrenhafte Liebe sei das höchste Gut, bis ich selbst ganz verliebt und schüchtern war. Er hat bei mir eine der seinigen so gut angepasste Denkart getroffen, dass er im Entzücken mir alles gesagt und mir rückhaltlose Freundschaft geschworen hat. Er findet, dass nichts einen Mann entschuldigen kann, der ein Mädchen in die Notwendigkeit versetzt, ihn zu heiraten oder entehrt weiterzuleben, wenn das Mädchen unendlich reicher ist als der Mann, wie in diesem Fall. Wenn eine erste Liebe im Allgemeinen reiner erscheint und langsamer vorwärts rückt, so ist dies nicht, wie man meint, Zartsinn oder Schüchternheit. Es liegt daran, dass das Herz voll Staunen über ein neues Gefühl sozusagen bei jedem Schritt stehen bleibt, um den Zauber, den es verspürt, zu genießen. Und dass dieser Zauber auf ein neues Herz so mächtig wirkt, dass er es vollauf in Anspruch nimmt und jedes andere Vergnügen vergessen lässt. Darin stimme ich überein, dass ein verliebter Wüstling vom selben Augenblick an es weniger eilig hat mit Genießen. Und dass schließlich zwischen Danceny's Verhalten gegen die kleine Volange und dem meinigen gegen die prüde Frau von Tourvel weiter kein Unterschied ist als ein mehr oder weniger. Meine liebe Sophie, bedauere deine Cécile. Sie ist sehr unglücklich. Mama weiß alles. Ich fasse es nicht, wie sie alles hat merken können. Und doch hat sie alles entdeckt. Gestern Abend, ich war beim Ausziehen, trat Mama ein und ließ meine Kammerfrau hinausgehen. Sie forderte den Schlüssel zu meinem Sekretär. Ich tat, als fände ich ihn nicht. Aber schließlich musste ich doch gehorchen. Die erste Schublade, die sie öffnete, war gerade die mit den Briefen des Ritters Danceny. Als ich sah, dass sie den obersten Brief zu lesen anfing, hatte ich nur noch Zeit, auf einen Sessel zu gelangen. Ich befand mich dermaßen schlecht, dass ich das Bewusstsein verlor. Sie hat alle Briefe Danceny's gelesen. Ich schreibe dir bei Tagesgrauen in der Hoffnung, dass meine Josephine kommt. Wenn ich sie allein sprechen kann, werde ich sie bitten, bei Frau von Merteuil ein kleines Billet abzugeben, das ich ihr schreiben will. Wenn nicht, stecke ich es in den Brief an dich. Und du bist wohl so gut und schickst es ihr. Vielleicht übernimmt sie es, Danceny zu unterrichten. Trost kann ich bloß von ihr kriegen. Nachdem Sie, Herr Danceny, das Vertrauen einer Mutter und die Unschuld eines Kindes missbraucht haben, werden Sie gewiss nicht überrascht sein, dass Sie in meinem Hause nicht mehr empfangen werden. Ich bin zu der Hoffnung berechtigt, dass Sie mich nicht zwingen werden, zu strengeren Mitteln zu greifen. Ich benachrichtige Sie auch im Voraus, dass, wenn Sie in Zukunft den geringsten Versuch machen, meine Tochter in der Verwirrung zu halten, in die Sie sie verstrickt haben, eine strenge und ewige Abgeschiedenheit sie ihren Verfolgungen entziehen wird. Ach, mein teurer Herr von Valmont, ich bin in Verzweiflung. Ich habe alles verloren. Ich muss meine Nöte einem treuen Freund anvertrauen. Alles ist verändert für mich. Was ich für meine eigene Person erleide, ist nur der kleinste Teil meiner Martern. Die Besorgnis wegen eines viel teureren Geschöpfes. Ich ertrage es nicht. Zu welcher Stunde könnte ich Sie sehen und mir bei Ihnen Trost und Rat holen? Die einzige Erleichterung, die ich in meinem Schmerz verspüre, ist der Gedanke, dass mir ein Freund bleibt. Alles ist verändert für mich? Die Besorgnis wegen eines viel teureren Geschöpfes? Erklären Sie mir, wenn Sie es wissen, was dies Geschwätz von Danceny bedeutet. Was ist geschehen und was hat er verloren? Ich will es Ihnen erklären. Ich bin zu Frau von Volange gegangen. Und meine Plane gemäß vertraute ich ihr an. Ich glaubte bestimmt zu wissen, dass zwischen ihrer Tochter und Danceny ein gefährliches Verhältnis bestehe. Die Frau, die ihnen gegenüber so scharfsinnig ist, war dermaßen verblendet, dass sie mir anfangs erwiderte, ich müsse mich sicher irren, ihre Tochter sei ein Kind und so weiter und so weiter. Und um den entscheidenden Schlag zu tun, ging ich so weit zu sagen, ich glaubte, ich hätte gesehen, wie ein Brief übergeben und in Empfang genommen worden sei. Hier veränderte sich Frau von Volanges Miene und ich sah aus ihren Augen ein paar Tränen rollen. Ich bat sie, sie möge mich ihrer Tochter gegenüber nicht bloßstellen, was sie umso lieber versprach, als ich sie darauf aufmerksam machte, wie gut es wäre, wenn das Kind zu mir gutes Vertrauen fasste, um mir sein Herz zu öffnen. Dadurch bin ich nun berechtigt, meinen freundschaftlichen Ton mit der Kleinen beizubehalten, ohne in den Augen der Mutter als falsch zu erscheinen. Nach dieser Unterhaltung ging ich zu der Kleinen. Sie ließ sich in meine Arme sinken und ihre Tränen begannen zu fließen. Ich habe bereits 2 Billets erhalten, eins von der Mutter und eins von der Tochter. Ich konnte das Lachen nicht lassen, als ich in beiden wörtlich denselben Satz fand. Von Ihnen allein erwarte ich einigen Trost, schreiben Sie. Ich habe Frau von Volange vorgeschlagen, ihre Tochter eine Zeit lang wegzubringen, sie mit aufs Land zu nehmen. Und wohin? Da klopft Ihnen nicht das Herz vor Freude? Zu Ihrer Tante, der alten Rosemont. Heute soll sie sich anmelden. So sind Sie, mein Lieber, also berechtigt, wieder zu Ihrer Betschwester zu stoßen. Und dank meiner Bemühungen wird Frau von Volange das Unrecht, das sie Ihnen zugefügt hat, selbst wieder gutmachen. Ich will, dass Sie sich zum Vermittler und Berater der beiden jungen Leute machen. Unterrichten Sie also Danceny von dieser Reise und bieten Sie ihm Ihre Dienste an. Es ist kein Zweifel, dass er darauf eingehen wird. Und zum Lohn Ihrer Mühe bekommen Sie dann die vertraulichen Mitteilungen eines noch neuen Herzens, das immer interessant ist. Die arme Kleine, wie sie rot werden wird, wenn sie Ihnen den ersten Brief an Danceny übergibt. Ja, sicher. Man kann vor ihrer tiefen Art, die Dinge zu sehen, nur in Demut verharren, wenn man nach dem Erfolg ihrer Schritte urteilt. Danceny ist jetzt ganz Feuer. Und sicher werden Sie ihm bei der ersten Gelegenheit nichts mehr vorzuwerfen haben. Wenn seine schöne Naive folgsam sein will, wird kurze Zeit nach ihrem Eintreffen auf dem Lande alles fertig sein. Oh, meine Cécile, was soll aus uns werden? Wer hat uns nur verraten? Was tun Sie jetzt? Ich möchte alles wissen und weiß doch nichts. Aber fassen Sie es, meine Cécile, was das für eine Freude sein wird, wieder zusammen zu sein? Uns wieder in die Augen sehen zu können? Welche Leiden könnte ein so süßer Augenblick nicht vergessen machen? Der trostreichen Sorge Herrn von Valmonts verdanke ich die Hoffnung, dass dieser Augenblick bald kommt. Und meine einzige Bitte ist, dass dieser Freund auch der Ihre sei. Die Dame, zu der Sie aufs Land gehen sollen, ist mit Herrn von Valmont verwandt. Er wird diesen Vorwand benutzen, um zur gleichen Zeit hinzugehen wie Sie. Und durch seine Hände wird unser Briefwechsel gehen. Sie fragen mich, was ich tue. Ich liebe Sie und ich weine. Ich bin sehr unglücklich. Morgen schon gehen wir aufs Land. Ich mochte Herr von Valmont nicht und glaubte nicht, dass er so sehr mit Ihnen befreundet sei. Ich will versuchen, mich an ihn zu gewöhnen und ihn ihretwegen gern zu haben. Er ist noch recht jung, dieser Danceny. Würden Sie das glauben, ich habe nie von ihm erlangen können, dass er Frau von Volange verspräche, auf seine Liebe zu verzichten. Also ob es einem was macht, etwas zu versprechen, wenn man entschlossen ist, es nicht zu halten. Das wäre Betrug, wiederholt er mir unaufhörlich. Adieu, schöne Freundin. Ich denke mir wohl, dass ich Ihnen gegenüber Frau von Volange nicht erst stillschweigen bezüglich meiner Reise aufs Land zu empfehlen brauche. Sonst käme ja bald die Idee, in der Stadt zu bleiben. Dagegen, wenn sie einmal dort ist, reist sie nicht tags darauf wieder ab. Und gibt sie uns 8 Tage Zeit, stehe ich für alles ein. Meine liebe, schöne Freundin, die erste Wirkung, die meine Rückkehr gezeitigt hat, lässt mich viel hoffen. Sie ahnen wohl, dass ich nach eigener Wahrnehmung zu urteilen wünschte. Und um sicher zu sein, dass ich die ersten Regungen zu sehen bekäme, hatte ich mich nicht angesagt und meinen Weg so berechnet, dass ich, während man bei Tisch war, ankam. Wirklich fiel ich von den Wolken wie eine Operngottheit, die da kommt und alles in Wohlgefallen auflöst. Ich konnte beim Eintreten in einem Blick die Freude meiner alten Tante, Frau von Volanges Ärger und das fassungslose Vergnügen ihrer Tochter sehen. Meine Schöne drehte auf ihrem Platz der Tür den Rücken zu. Da redete ich Frau von Rosemont an und beim ersten Wort entfuhr der gefühlvollen Prüden, die meine Stimme erkannt hatte, ein Schrei, worin ich mehr Liebe als Schreck zu erkennen glaubte. Später fand ich sie häuslich eingerichtet auf einem Liegestuhl und in einer köstlich hingegebenen Haltung. Dies Schauspiel weckte meine Begierde und belebte meine Blicke. Ihre erste Wirkung war, dass die großen, bescheidenen Augen der himmlischen Prüden sich senkten. Ich machte mir den Genuss, die Umrisse und Formen durch ein leichtes, aber immer noch unerwünschtes Gewand hindurch zu erraten. Nachdem ich vom Kopf bis zu den Füßen hinabgestiegen war, stieg ich von den Füßen wieder zum Kopf hinauf. Schöne Freundin, der sanfte Blick haftete auf mir. Allmählich gewöhnten unsere Augen sich an das Zusammentreffen und blieben lange aneinander haften. Schließlich ließen sie sich nicht mehr los, und ich gewahrte in den ihrigen das süße Schmachten, das das glückliche Anzeichen der Liebe und des Begehrens ist. Oh, meine Cécile, wie beneide ich Valmont um sein Geschick. Heute sieht er sie, und ich schleppe fern von ihnen mein Dasein zwischen Sehnsucht und Unglück dahin. Zärtliche Freundin, beklagen Sie mich, dass ich so leiden muss. Und besonders beklagen Sie mich, weil Sie so leiden. Denn angesichts Ihres Leidens verlässt mich der Mut. Sinnen wir auf Mittel, meine Cécile, um es zu lindern. Wenn ich meinem Freund Valmont glauben darf, wird es, um dies zu erreichen, genügen, dass Sie zu ihm das Vertrauen fassen, das er verdient. Die unvorteilhafte Meinung, die Sie von ihm haben, war mir schmerzlich. Ich habe darin die Voreingenommenheit Ihrer Mama wiedererkannt. Vergessen Sie nicht, dass es ganz bei Ihnen steht, mich glücklich zu machen. Verehrtes Fräulein von Volanges, der Freund, der Ihnen hilft, hat erfahren, dass man Ihnen alles zum Schreiben Nötige genommen hat. Sie werden im Vorraum Ihres Zimmers unter dem großen Schrank einen Vorrat Papierfedern und Tinte finden. Er bittet Sie, sich nicht zu kränken, wenn er sich im Kreise der Gäste die Miene gibt, als achte er nicht auf sie und betrachte sie nur als Kind. Dies Verhalten dünkt ihm notwendig, um gewisse Leute in Sicherheit zu wiegen und wirksamer am Glück seines Freundes und am ihrigen arbeiten zu können. Ich versichere dir, Sophie, Herr von Valmont ist ein ganz außerordentlicher Mann. Mama spricht schlecht von ihm, aber der Ritter Danceny sehr gut, und ich glaube, er hat recht. Ich habe nie einen so geschickten Menschen gesehen. Allerdings hatte ich zu Beginn furchtbare Angst, aber jetzt werde ich gefasst sein. Hier ist eine gute Freundin von Mama, die ich nicht kannte. Sie sieht so aus, als möchte sie Herrn von Valmont nicht recht, obschon er ihr eine Masse Aufmerksamkeit widmet. Ich bin bloß bange, dass er sich bei dem hiesigen Leben bald langweilt und wieder nach Paris geht. Das wäre recht ärgerlich. Er muss ein gutes Herz haben, dass er eigens hergekommen ist, um seinem Freund und mir gefällig zu sein. Ich sehe voraus, dass es mit der Rache rascher gehen wird als mit der Liebe. Die kleine Volanges ist geliefert, ich stehe für sie ein. Sie hängt nur noch von Gelegenheiten ab, und ich nehme es auf mich, die entstehen zu lassen. Aber mit Frau von Tourvel ist es noch nicht an dem. Ich habe 100 Proben ihrer Liebe, aber 1000 ihres Widerstandes. Und ich bin wahrhaftig bange, sie entwischt mir. Wenn ich bitten darf, gnädige Frau von Tourvel, knüpfen wir unser leider unterbrochenes Gespräch wieder an. Ich möchte Ihnen zu Ende beweisen, wie sehr ich von dem gehässigen Bild abweiche, das man Ihnen von mir entworfen hat. Ich möchte vor allem wieder dieses liebenswürdige Vertrauen genießen, das Sie mir zu erweisen anfingen. Ach, dieses Gespräch, um das ich Sie bitte, vielleicht ist es an mir, es zu fürchten. Vielleicht werde ich mich nachher, wenn ich durch meine Versprechungen gebunden bin, dazu verurteilt sehen, in einer Liebe zu entbrennen, die nicht wird erlöschen können, und darf nicht einmal Ihren Beistand anflehen. Ach, gnädige Frau, seien Sie barmherzig. Missbrauchen Sie Ihre Herrschaft nicht. Mein Gott, hat Ihr Brief mir Herzeleid gemacht. Ich hoffte, ich würde darin Trost finden, und nun bin ich betrübter als sonst. Was wollen Sie damit sagen, dass Ihre Liebe Ihnen zur Qual wird, dass Sie nicht mehr so leben können und Ihre Lage nicht mehr länger aushalten? Wollen Sie mich etwa nicht mehr lieben, weil es nicht mehr so angenehm ist wie früher? Mir scheint, ich bin nicht glücklicher als Sie, im Gegenteil, und doch liebe ich Sie darum noch mehr. Schon Ihre Briefe zu lesen ist schwer. Zuweilen kann ich es am Nachmittag, dann gebe ich vor, dass ich singe oder Harfe spiele. Und dann muss ich auch noch bei jeder Zeile abbrechen, damit man hört, dass ich spiele. Zum Glück schläft meine Kammerfrau am Abend manchmal ein, sodass ich allein zu Bett gehen kann. Und dann muss ich mich unter den Bettvorhang setzen, damit man kein Licht sieht. Und muss beim Lesen auf das leiseste Geräusch horchen, damit ich alles im Bett verstecken kann, wenn wer kommt. Schreiben Sie mir, sobald Sie können, denn ich fühle, bis dahin werde ich noch immer traurig sein. Liebe Cécile, wann kommt die Zeit, wo wir uns wiedersehen? Wer lehrt mich, fern von Ihnen zu leben? Wer gibt mir dazu Kraft und Mut? Was ist denn aus Valmonts tätiger Freundschaft geworden? Und was ist vor allem aus Ihren so zärtlichen Gefühlen geworden, die Sie so erfinderisch machten im Ersinnen von Mitteln, uns alle Tage zu sehen? Sie sehen, mein verehrtes Fräulein, wie man uns im Wege ist. Den ganzen Tag habe ich Ihnen den Brief nicht zustecken können, den ich für Sie hatte. Kraft vielen Nachdenkens über Mittel zur Beseitigung der Hindernisse habe ich eines gefunden, das sich leicht wird ausführen lassen, wenn Sie sich etwas Mühe geben. Ich glaube, bemerkt zu haben, dass der Schlüssel zu Ihrer Zimmertür, die direkt auf den Gang hinausführt, immer bei Ihrer Mama auf dem Kamin liegt. Mit dem Schlüssel würde alles leichter werden, das sehen Sie wohl ein. Aber in Ermangelung seiner werde ich Ihnen einen gleichen besorgen, der ihn ersetzt. Dazu genügt es mir, Ihnen 1 oder 2 Stunden zur Verfügung zu haben. Sie müssen ja leicht Gelegenheit haben, ihn sich zu nehmen. Und damit man nicht merkt, dass er fehlt, lege ich hier einen mir gehörigen bei, der so ähnlich aussieht, dass man den Unterschied nicht sieht. Wenigstens nicht, wenn man ihn nicht ausprobiert, was man nicht tun wird. Sie können sich denken, wenn diese Verbindung zwischen uns erst einmal hergestellt ist, wird es mir viel leichter fallen, Ihnen die Unterredung mit Danceny zu verschaffen, die er wünscht. Indessen sprechen Sie von all dem noch nicht zu ihm. Sie würden nur seine Ungeduld erhöhen und der Zeitpunkt, wo sie gestillt werden kann, ist noch nicht ganz da. Ich hasse alles, was nach Betrügerei aussieht. Das ist mein Charakter, aber Ihr Unglück hat mich dermaßen gerührt, dass ich alles versuchen werde, um es zu lindern. Sie sind jetzt mein Mündel. Haben Sie Ihren Pflegevater ein wenig lieb. Und besonders seien Sie ihm folgsam. Sie werden sich gut dabei befinden. Ich sorge für Ihr Glück. Seien Sie gewiss, dabei werde ich zu meinem kommen. Wenn ich auch nicht weniger wünsche als Ritter Danceny, dass wir uns wiedersehen können, habe ich doch nicht zu tun gewagt, was Sie mir vorschlagen. Erstens ist es zu gefährlich. Der Schlüssel, den ich statt des anderen hinlegen soll, sieht ihm allerdings sehr ähnlich. Aber ein Unterschied ist doch zu sehen. Und Mama merkt alles. Und dann scheint es mir auch, dass das sehr schlimm wäre, dermaßen einen Nachschlüssel anzufertigen. Das ist doch stark. Zwar hätten Sie ja die Güte, es zu übernehmen, aber trotzdem, wenn es herauskäme, hätte doch ich den Tadel und das Vergehen zu tragen, dass Sie es ja meinetwegen getan haben würden. Wenn Ihre Angelegenheiten nicht so rasch vom Fleck kommen, als Sie möchten, mein Freund, müssen Sie nicht ausschließlich mir die Schuld geben. Ich habe hier mehr als ein Hindernis zu besiegen. Die Wachsamkeit und Strenge der Frau von Volanges sind nicht die einzigen. Ihre junge Freundin legt mir auch einige in den Weg. Sei es aus Kälte oder aus Schüchternheit, sie tut nicht immer, was ich ihr anrate. Und ich glaube doch besser zu wissen als sie, was geschehen muss. Ich hatte ein einfaches, bequemes und sicheres Mittel gefunden, ihr ihre Briefe zuzustellen und sogar in der Folge die von ihnen gewünschten Zusammenkünfte zu erleichtern. Aber ich konnte sie nicht dazu bewegen, es zu benutzen. Es tut mir umso mehr leid, als ich kein anderes entdecken kann, um sie ihr anzunähern. Ich kann Ihnen nicht verhehlen, wie betrübt ich war, als ich von Valmont erfahren habe, wie wenig Vertrauen Sie noch immer zu ihm haben. Sie wissen doch, dass er mein Freund und der Einzige ist, der uns einander näher bringen kann. Ich wage keinen Argwohn zu schöpfen gegen Ihre Liebe. Gewiss würden Sie es auch nicht wagen, die meinige zu verraten. Ach, Cécile, es ist also wahr. Sie haben ein Mittel, mich zu sehen, ausgeschlagen. Ein einfaches, bequemes, sicheres Mittel. So sieht Ihre Liebe zu mir aus? Cécile, haben Sie Mitleid mit mir. Geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir uns sehen können. Nehmen Sie die Mittel an, die Ihnen geboten werden. Sehen Sie, was die Trennung bewirkt? Ängste, Argwohn, vielleicht Kälte. Ein Blick nur, ein einziges Wort, und wir werden glücklich sein. Was hat Herr von Valmont Ihnen denn berichtet und was hat Sie nur zu dem Glauben gebracht, dass ich Sie nicht mehr liebe? Was habe ich getan, dass ich Sie so erzürnt habe? Ich habe nicht gewagt, einen Schlüssel wegzunehmen, weil ich bange war, Mama würde es merken. Und es würde mir wieder Verdruss machen und Ihnen auch. Und dann auch, weil mir scheint, es ist nicht recht. Aber es hatte mir nur Herr von Valmont davon gesprochen. Ich konnte nicht wissen, ob Sie es wollten oder nicht, da Sie ja nichts davon wussten. Jetzt, wo ich weiß, dass Sie es wollen, meinen Sie, jetzt weigere ich mich noch, ihn zu nehmen, den Schlüssel? Gleich morgen nehme ich ihn und dann wollen wir sehen, was Sie noch sagen können. Hätte ich das voraussehen können, hätte ich den Schlüssel gleich genommen. Aber ich glaubte, es wahrhaftig recht zu machen. Ich bitte Sie, mein Herr, wollen Sie die Güte haben und mir den Schlüssel zukommen lassen, den Sie mir gegeben hatten. Da alle es wollen, muss wohl auch ich da reinwilligen. Ich will eine lustige Sache berichten. Es handelt sich um Ihr Mündel, das jetzt meines geworden ist. Da ich seit einigen Tagen von meiner zärtlichen Betschwester besser behandelt ward und demnach wenig mit ihr beschäftigt war, hatte ich bemerkt, die kleine Volange ist tatsächlich sehr hübsch. Und wenn es auch eine Dummheit ist, in sie verliebt zu sein wie Danceny, so ist es doch vielleicht gerade so dumm von mir, dass ich nicht bei ihr die Zerstreuung suche, die ich in meiner Einsamkeit nötig habe. Ich benutzte einen Brief, den ich von Danceny für seine Schöne bekam, und nachdem ich die Kleine durch das zwischen uns vereinbarte Zeichen von dem Schreiben benachrichtigt hatte, verwendete ich meine Geschicklichkeit anstatt auf die Abgabe des Briefes darauf, die Gelegenheit zu verpassen. Die Ungeduld, die ich bewirkte, gab ich vor zu teilen, und nachdem ich das Übel veranlasst hatte, verschrieb ich ein Mittel dagegen. Das junge Mädchen bewohnt ein Zimmer, dessen eine Tür auf den Gang geht, aber wie es sich gehört, hatte die Mutter den Schlüssel an sich genommen. Ich verlangte von der Tochter nur eine zweistündige Verfügung darüber und verbürgte mich, einen gleichen zu beschaffen. Nun kurz, es war vorige Nacht, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass alles ruhig war im Schloss, habe ich unserem Mündel meinen ersten Besuch abgestattet. Ach, mein Gott, gnädige Frau, bin ich betrübt. Wer rät mir in der Verwirrung, in der ich bin? Gestern hat Herr von Valmont einen Nachschlüssel benutzt, um in mein Zimmer zu kommen, während ich schlief. Ich war so wenig darauf gefasst, dass er mir große Furcht eingejagt hat, wie er mich aufweckte. Da er aber gleich mit mir gesprochen hat, habe ich ihn erkannt und nicht geschrien. Und dann ist mir auch gleich der Gedanke gekommen, dass er mir vielleicht Briefe von Danceny brächte. Es war aber ganz etwas anderes. Nachdem ich ihre erste Angst beruhigt hatte, nahm ich mir ein paar Freiheiten heraus. Da sie ihre ganze Aufmerksamkeit und alle ihre Kräfte darauf richtete, sich gegen einen Kuss zu wehren, der nur ein Scheinangriff war, blieb alles Übrige ohne Verteidigung. Wie hätte ich das nicht wahrnehmen sollen? Das kleine Mädchen, ganz erschrocken, wollte in ernst gemeintes Geschrei ausbrechen. Zum Glück erstickte ihre Stimme in Tränen. »Was wollen Sie tun?« sagte ich. »Ihre Mutter herbeirufen? Sich für immer ins Verderben bringen? Wenn jemand kommt, was macht das mir? Wen werden Sie davon überzeugen, dass ich nicht mit Ihrem Willen da bin? Wollen Sie es übernehmen, anzugeben, was ich mit dem Schlüssel, den ich nur von Ihnen haben konnte, was ich mit diesem Schlüssel anfangen sollte?« Diese kurze Ansprache besänftigte weder den Schmerz noch den Zorn, führte aber die Unterwerfung herbei. »Er wollte einen Kuss. Und während ich mich wehrte, wie es sich versteht, hatte er es so gut angestellt. Um alles in der Welt hätte ich nicht gewollt. Er aber wollte einen Kuss.« Eine Hand war mit Ausübung von Zwang beschäftigt, die andere mit Bekundung von Liebe. Und da ihr Flehen mich unerbittlich fand, war sie genötigt, zur Anerbietung überzugehen. Alles habe ich versprochen für einen Kuss. Zwar habe ich, nachdem ich mir den Kuss genommen hatte, mein Versprechen nicht gehalten, aber ich hatte gute Gründe. Hatten wir abgemacht, dass ich ihn mir nehmen oder ihn bekommen sollte? Durch Handeln haben wir uns auf einen zweiten geeinigt und von dem war bestimmt, ich sollte ihn bekommen. Ich habe den süßen Kuss wirklich bekommen und zwar richtig, tadellos bekommen. Dermaßen, dass die Liebe es nicht hätte besser machen können. Sie erlassen es mir wohl, das Übrige zu sagen. Aber ich bin so unglücklich, wie man es nur sein kann. Was ich mir am meisten vorwerfe, ist, dass ich fürchte, ich habe mich nicht so gewehrt, wie ich gekonnt hätte. Ich weiß nicht, wie das zuging. Ganz sicher liebe ich Herrn von Valmont nicht. Ganz im Gegenteil. Aber es gab Augenblicke, wo mir war, als ob ich ihn liebte. Sie können sich wohl vorstellen, dass mich das nicht abhielt, immer noch Nein zu sagen. Aber ich war mir wohl bewusst, dass ich nicht tat, was ich sagte. Und das war wie gegen meinen Willen. Und dann war ich schrecklich verwirrt. Es war mir willkommen, einmal die Macht der Gelegenheit zu beobachten. Und hier fand ich sie entblößt von aller fremden Hilfe. Sie hatte nun doch gegen die Liebe zu kämpfen, gegen Liebe, die von Scham und Furcht unterstützt, vor allem aber bestärkt ward durch den Ärger, den ich erregt hatte. Die Gelegenheit stand allein, aber vorhanden war sie, immer geboten, immer gegenwärtig, und die Liebe war abwesend. Um meine Beobachtungen sicherzustellen, war ich so boshaft, von Gewalt nur so viel anzuwenden, dass man sich dagegen wehren konnte. Nur wenn meine reizende Feindin sich anschickte, mir zu entschlüpfen, hielt ich sie durch dieselbe Furcht in Schranken, die ich schon erprobt hatte. Also, ohne weitere Bemühung hat die zärtliche Liebende, uneingedenk ihrer Eide, zuerst nachgegeben und schließlich eingewilligt. Getrennt haben wir uns erst, als wir befriedigt voneinander und gegenseitig einverstanden waren über das Stelldichein dieses Abends. Nun also, Kleine, da sind Sie nun recht böse und schämen sich gar sehr. Und dieser Herr von Valmont ist ein schlimmer Mann, nicht wahr? Wie? Er wagt es, Sie zu behandeln wie die Frauen, die er am liebsten hätte? Er lehrt Sie, was Sie für Ihr Leben gern lernen wollen. Ja, wahrhaftig, solch eine Handlungsweise ist unverzeihlich. Und Sie Ihrerseits wollen Ihre Keuschheit für Ihren Liebsten aufsparen, der Sie nicht missbraucht. Wunderschön. Und Sie würden eine prachtvolle Romanfigur abgeben. Leidenschaft, Missgeschick, Tugend obendrein. Wie viel schöne Dinge. Im Ernst, kann man mit über 15 Jahren solch ein Kind sein wie Sie? Sie verdienen meine Güte gar nicht. Ich wollte doch Ihre Freundin sein. Was für alle Welt ein Vergnügen wäre. In Ihrer Lage wird es zu einem wirklichen Glück. Denn tatsächlich, bei Ihrer Stellung zwischen einer Mutter, an deren Liebe Ihnen gelegen ist, und einem Liebhaber, dessen Liebe Sie ewig behalten möchten, wie können Sie da übersehen, dass das einzige Mittel, diese entgegengesetzten Erfolge zu erlangen, ist, Sie geben sich mit einem Dritten ab? Durch dieses neue Abenteuer zerstreut, wird es für Ihre Mama so aussehen, als opferten Sie dem Gehorsam ihr gegenüber eine Neigung, die ihr missfällt. Ihrem Liebsten aber werden Sie Ihre Liebe unablässig beteuern und ihm dabei die letzten Beweise nie gewähren. Und diese Weigerungen wird er unfehlbar auf Rechnung ihrer Tugend setzen. Er wird vielleicht darüber klagen, sie darum aber noch mehr lieben. Scheint Ihnen der Weg, den ich Ihnen vorschlage, nicht der vernünftigste und der angenehmste? Wissen Sie, was aus dem von Ihnen eingeschlagenen herauskommt? Ihre Mama schreibt Ihre verdoppelte Traurigkeit einer doppelten Erstarkung Ihrer Liebe zu und wartet, um sie zu bestrafen, nur noch, bis sie ihrer Sache sicher ist. Aber tun Sie erst, wie ich Ihnen sage. Wird Ihre Mama zufrieden sein und Sie endlich verheiraten. Und dann sind Sie freier in dem, was Sie tun. Und können nach Belieben Valmont verlassen, um Dorsny zu nehmen oder sogar alle beide behalten. Dann passen Sie auf. Ihr Dorsny ist ganz nett, aber er ist einer von den Männern, die man hat, wann und wie lange man will. Mit Valmont steht es anders. Ihn behält man nur schwer. Mir fällt ein, ich habe etwas vergessen. Sehen Sie doch zu, dass Sie auf Ihren Stil mehr Sorgfalt verwenden. Sie schreiben wie ein Kind. Ich sehe wohl, woher das kommt, daher, dass Sie alles sagen, was Sie denken und nichts, was Sie nicht denken. Das geht wohl von Ihnen zu mir, die wir keine Geheimnisse haben. Aber mit allen Leuten, besonders Ihrem Liebsten gegenüber, würden Sie immer wie ein Dummerchen aussehen. Sie müssen sich doch sagen, wenn Sie schreiben, ist es für ihn und nicht für Sie. Also müssen Sie ihm weniger das zu sagen streben, was Sie denken, als das, was ihm besser gefällt. Sie haben recht, gnädige Frau. Mama hat es gleich gemerkt, wie sie mich ansah und hat mich gefragt, was ich hätte. Ich habe sofort zu weinen angefangen. Ich glaubte, sie würde mich schelten und vielleicht hätte mich das weniger geschmerzt. Aber im Gegenteil. Stellen Sie sich vor, sie hat sanft zu mir gesprochen. Ich verdiente das doch gar nicht. Sie hat mir gesagt, ich sollte nicht so betrübt sein. Sie wusste gar nicht, warum ich es war. Ich habe nicht an mich halten können. Ich habe mich schluchzend in ihre Arme geworfen und gesagt, ach Mama, ihre Tochter ist sehr unglücklich. Mama hat unwillkürlich ein bisschen geweint. Seit einigen Tagen, meine liebe Frau von Merteuil, bin ich sehr betrübt. Ich glaube, nicht die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben, zur Vermeidung des Kummers, den ich durchmache. Grund meiner Sorge ist meine Tochter. Seit unserer Abreise hatte ich sie wohl immer traurig und bekümmert gesehen. Aber ich war darauf gefasst und hatte mein Herz mit einer Strenge gewappnet, die ich für nötig hielt. Ich hoffte, die Trennung und die Zerstreuung würden eine Liebe bald zerstören, die ich eher als kindliche Verirrung ansah, denn als wahrhafte Leidenschaft. Aber in diesen Tagen verändert sich das Kind vor meinen Augen. Es gibt sich mehr und mehr einem gefährlichen Trübsinn hin. Eben erst erschütterte sie mich und alle Welt ward hier wahrhaft erschreckt. Was mir beweist, wie lebhaft sie sich die Sache zu Herzen nimmt, ist, dass ich sie bereit sehe, die Schüchternheit zu überwinden, die sie mir gegenüber immer gehabt hat. Als ich sie fragte, ob sie krank sei, diese unglückliche Leidenschaft quält sie. Wofür soll ich mich entscheiden, wenn das anhält? Soll ich meine Tochter unglücklich machen? Und wenn ich die Wahl gewaltsam bestimme und dieses so natürliche Gefühl ersticke, bin ich dann nicht für die etwaigen unheilvollen Folgen verantwortlich? Liebe Freundin, ich will nicht nachmachen, was ich so oft getadelt habe. Ich werde also, glaube ich, den klügsten Weg einschlagen und das Wort zurückziehen, das ich Herrn von Gercourt gegeben habe. Ich gebe zu, dass Herr von Gercourt eine vielleicht bessere Partie ist, als ich für meine Tochter erhoffen durfte. Ich gestehe sogar, dass ich von seiner Wahl äußerst geschmeichelt war. Aber schließlich ist Danceny aus ebenso gutem Hause wie er. Er gibt Herrn von Gercourt an persönlichen Eigenschaften nichts nach. Und er hat den Vorteil, zu lieben und geliebt zu werden. Zwar ist er nicht reich, aber ist meine Tochter es nicht für zwei. Warum ihr also die süße Genugtuung rauben, den reich zu machen, den sie liebt? Wahrhaftig, gute Freundin, Sie beehren mich mit Ihrem vollen Vertrauen. Sie gehen sogar so weit, dass Sie mich um Rat bitten. Ich bin wirklich glücklich, wenn ich diese günstige Meinung Ihrerseits verdiene. So will ich Ihnen dann frei heraus meine Art zu denken sagen. Die Vorsicht ist es, der man den Vorzug zu geben hat, wenn man über andere Geschicke verfügt. Besonders, wenn es sich darum handelt, es festzulegen mit einer unlöslichen Kette wie der Ehe. Und das ist der Zeitpunkt, wo eine weise Mutter ihrer Tochter mit ihren Erfahrungen beistehen muss. Was hat sie zum Zwecke anderes zu tun, als anstelle der Tochter zu unterscheiden zwischen dem, was gefällt und dem, was sich ziemt? Hieße es nicht, die mütterliche Gewalt herabwürdigen, wenn man sie einer leichtsinnigen Neigung unterordnete? Ich meinerseits gestehe, dass ich nie an diese hinreißenden, unwiderstehlichen Leidenschaften geglaubt habe. Ich fasse nicht, wie eine Neigung, die einen Augenblick entstehen und ein anderer vergehen sieht, mehr Kraft haben kann als die unveränderlichen Grundsätze der Ehrbarkeit. Und ich verstehe ebenso wenig, dass eine Frau, die gegen sie verstößt, durch vorgebliche Leidenschaft sollte gerechtfertigt werden können. Wie ein Dieb durch die Leidenschaft für das Geld oder ein Mörder durch Rachgier. Wer kann schon sagen, dass er nie zu kämpfen gehabt hat? Ich habe immer nach der Überzeugung getrachtet, dass zum Widerstand es genüge, ihn zu wollen. Und bis jetzt wenigstens hat meine Erfahrung meine Meinung bestätigt. Ich habe Danceny sehr gern. Und seit langem, wie Sie wissen, sehe ich Herrn von Gercourt nur selten. Aber meine Freundschaft für den einen und meine Gleichgültigkeit gegen den anderen halten mich nicht ab, den ungeheuren Unterschied zu merken, der zwischen beiden Partien besteht. Ihre Geburt ist gleichwertig, das gebe ich zu, aber der eine ist ohne Vermögen und das des anderen ist derartig, dass es selbst ohne Geburt genügt hätte, ihn zu allem zu führen. Ich will wohl gestehen, dass das Geld nicht das Glück ausmacht. Man muss aber gleichfalls gestehen, es erleichtert es sehr. Was die persönlichen Eigenschaften betrifft, die Sie mit großem Recht so hoch anschlagen, so ist Herr von Gercourt von dieser Seite sicherlich einwandfrei und er hat seine Proben bestanden. Ich möchte auch glauben, dass Danceny ihm in nichts nachsteht, aber sind wir dessen so gewiss? Wer weiß, ob er die anscheinende Ehrbarkeit nicht bloß einem geringen Vermögen verdankt? Ich sage nicht, dass ich das von ihm glaube, aber die Gefahr, dass es so ist, läuft man doch. Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter sagt eines Tages zu Ihnen: Mutter, ich war jung und ohne Erfahrung. Ich war sogar verführt durch einen in meinem Alter verzeihlichen Irrtum. Aber der Himmel hat mir eine verständige Mutter gewährt, um mich davor zu schützen. Ich weiß nicht, ob ich zu sehr voreingenommen bin gegen die Leidenschaft. Aber ich bin vielen Frauen begegnet, die von diesem Übel ergriffen waren. Wenn man sie hört, ist keine dabei, deren Liebhaber nicht ein vollkommenes Geschöpf wäre. Aber diese chimärenhafte Vollkommenheit besteht nur in ihrer Einbildung. Ihr überspannter Kopf träumt nur von Annehmlichkeiten und Tugenden. Und damit schmücken sie nach Herzenslust den, den sie vorziehen. Es ist ein Faltenwurf eines Gottes, häufig getragen von einem verworfenen Modell. Aber was es auch für eines sei, kaum haben sie es damit bekleidet, sind sie Narren ihres eigenen Werkes und sinken nieder, um es anzubeten. So, liebe Freundin, denke ich über den Gegenstand, der uns beschäftigt. Ich verteidige meine Ansicht nicht. Ich lege sie nur dar. Haben Sie Acht, meine kleine Cécile. Ihre Mama sagte mir, sie werde vielleicht so weit gehen, Ihnen Danceny als Gatten vorzuschlagen. Und das nur, um Sie zum Sprechen zu bringen. Und wenn Sie sich durch die trügerische Zärtlichkeit verleiten ließen und antworteten, wie es Ihnen ums Herz ist, dann würden Sie eingesperrt auf lange, vielleicht auf immer. Mama hat mit mir noch nicht von meiner Verheiratung gesprochen, aber lassen Sie mich nur machen. Wenn sie mit mir davon spricht und es doch nur ist, um mich zu fangen, verspreche ich Ihnen, dass ich dann lügen kann. Was Herrn von Valmont betrifft, so sehe ich wohl, was ich für ein so großes Unglück hielt, ist fast gar keines. Und ich muss gestehen, dass es recht viel Spaß macht, so dass ich fast gar nicht mehr betrübt bin. Nur der Gedanke an Danceny plagt mich manchmal noch. Aber es kommt schon vor, dass ich eine ganze Zeit überhaupt nicht an ihn denke. Ich bin jetzt wieder versöhnt mit Herrn von Valmont. Frau von Tourvel und ich, wir sind uns jetzt über unsere Gefühle einig. Wir streiten nur noch über Worte. Zwar erwidert sie meine Liebe immer noch mit ihrer Freundschaft, aber diese konventionelle Ausdrucksweise ändert nichts an der Sache selbst. Es war sogar schon nicht mehr die Rede, dass ich erneut weggehen soll, wie sie das früher wollte. Und was die Unterredungen betrifft, die wir täglich miteinander haben, wenn ich ihr sorgfältig Gelegenheit dazu gebe, ergreift sie sie ebenso sorgfältig. Dabei war ich stets umso vorsichtiger, als ich den Schreck zu fürchten hatte, den dieses Selbstvergessen meiner zärtlichen Träumerin verursachen könnte. Darum verlangte ich nicht einmal, dass das erbetene Geständnis ausgesprochen werde. Ein Blick konnte genügen, ein einziger Blick. Und ich war glücklich. Bei unserem jüngsten Zusammensein war es, die schönen Augen haben sich tatsächlich zu mir erhoben, der himmlische Mund hat sogar gesprochen. Also ja, ich... Aber plötzlich hat die Stimme versagt und diese anbetungswürdige Frau ist in meine Arme gesunken. Kaum hatte ich Zeit gehabt, sie darin aufzunehmen, da machte sie sich mit großer Anstrengung daraus los und rief, »Oh mein Gott, rette mich!« um sogleich aus dem Zimmer zu flüchten. Ich war, gestehe ich, lebhaft ergriffen. Ach, meine liebe, gnädige Frau von Rosemont, Sie werden sehr erstaunt sein, wenn Sie erfahren, dass ich Ihr Haus verließ. Wie wird Ihre Überraschung aber erst wachsen, wenn Sie die Gründe erfahren? Was soll ich sagen? Ich liebe, ja, ich liebe über alle Maßen. Und dem meine Liebe gilt, der wird nun wieder an meinen Gefühlen zweifeln. Warum ist es ihm nicht ein ebenso leichtes in meinem Herzen zu lesen, als darin zu herrschen? Vor wenigen Augenblicken habe ich ihn verlassen und habe ihn wohl tief betrübt. Ach, gnädige Frau, ich habe das Bedürfnis, meinen Schmerz einer milden und zugleich klugen Freundin anzuvertrauen. Und welche andere konnte ich erwählen außer Ihnen? Betrachten Sie mich als Ihr Kind. Ich flehe Sie an. Ich war, meine liebe, schöne Frau von Tourvel, mehr betrübt durch Ihre Abreise als überrascht von Ihrer Ursache. Eine lange Erfahrung und die Teilnahme, die Sie einflößen, hatten genügt, mich über Ihren Zustand aufzuklären. Und wenn ich alles sagen soll, Sie haben mit Ihrem Brief nichts oder fast nichts Neues mitgeteilt. Wenn ich nur durch Ihren Brief unterrichtet worden wäre, wüsste ich noch nicht, wer der ist, den Sie lieben. Sie haben kein einziges Mal seinen Namen hingeschrieben. Aber ich hatte es nicht nötig. Ich weiß wohl, wer es ist. Ich bemerke das nur, weil ich mich erinnert habe, dass das immer der Stil der Liebe ist. Ich sehe, es ist damit noch wie in der vergangenen Zeit. Indessen verlieren Sie nicht den Mut. Ihrer schönen Seele ist nichts unmöglich. Und sollten Sie eines Tages, was Gott verhüte, das Unglück haben zu unterliegen, sichern Sie sich für den Fall wenigstens den Trost, dass Sie mit aller Macht gekämpft haben. Wenn ich der Vorsehung die Sorge überlasse, Ihnen beizustehen in einer Gefahr, gegen die ich nichts vermag, behalte ich mir doch vor, Sie, so viel ich nur kann, zu stützen und zu trösten. Adieu, liebenswürdiges Kind. Freundin, ich bin angeführt, verraten, verloren. Ich bin in Verzweiflung. Frau von Tourvel ist abgereist. Sie ist abgereist und ich habe nichts davon gewusst. Und ich war nicht da, konnte mich ihrer Abreise nicht widersetzen. Glauben Sie nicht, ich hätte sie weggelassen. Sie wäre geblieben, und wenn ich Gewalt hätte anwenden müssen. Wie aber war's? In meiner leichtgläubigen Sicherheit schlief ich, ganz ruhig. Nein, diese Abreise fasse ich nicht. Man muss es aufgeben, die Frauen kennen zu wollen. Wahrhaftig, je länger, je mehr bin ich versucht zu glauben, dass auf der Welt nur Sie und ich etwas taugen. Vortrefflich, Valmont. Diesmal liebe ich Sie bis zur Raserei. Übrigens war ich auf diesen Ausgang gefasst. Während Sie schon ganz stolz auf Ihre künftigen Erfolge um die Belohnung nachsuchten, sah ich wohl, dass ich mich nicht so beeilen müsse mit den Glückwünschen. Sie haben gar keine natürliche Anlage zu Ihrem Beruf. Sie wissen von ihm nur, was Sie gelernt haben und erfinden nichts. Sobald die Umstände zu Ihren gewöhnlichen Formen nicht passen und Sie von der Gewohnheit abweichen müssen, bleiben Sie auf der Strecke liegen wie ein Schüler. Übrigens, die kleine Volange interessiert mich nicht mehr. An Mitteln, sie loszuwerden, wird es uns nicht fehlen und Gercourt wird sie allemal einsperren lassen. Aber es ist jetzt sehr wichtig, dass nichts in den Händen des Kindes bleibt, was uns bloßstellen kann. Ich bitte Sie, achten Sie darauf. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln einmal getroffen sind, übernehme ich das Moralische. Das Übrige geht Sie an. Oh, meine nachsichtige Freundin, wie sehr muss ich Ihnen danken und wie sehr bedurfte ich Ihres Zuspruchs. Sie berichten mir, meine Abreise habe Sie schmerzlich betroffen. Was aber hat er gesagt? Was hat er getan? Hat er davon gesprochen, dass er nach Paris zurückkehren will? Ich bitte Sie, bringen Sie ihn davon ab, so viel Sie können. Wenn er mich richtig beurteilt hat, kann er mir wegen meines Schrittes nicht zürnen. Einer der größten Martern ist, dass ich nicht weiß, was er sich denkt. Ich habe da zwar noch einen Brief liegen, aber Sie sind sicherlich meiner Meinung. Ich darf ihn nicht öffnen. Erfahren Sie denn, dass meine undankbare Betschwester mich wieder streng hält? Ich habe einen Brief, den ich ihr nachschickte, zurückbekommen. Ich würde, glaube ich, darüber den Kopf verlieren, wären nicht die erwünschten Zerstreuungen, die mein Mündel mir gewährt. Tja, schöne Freundin, ich habe schon ein erstes Anzeichen, dass der Gatte meiner Schülerin nicht Gefahr laufen wird, ohne Nachkommenschaft zu sterben. Und dass das Haupt des Hauses Gercourt in Zukunft nur ein jüngerer Sohn des Hauses Valmont sein wird. Jetzt, mein Freund, erraten Sie, wer mein neuester Anbeter ist. Es ist Danceny. Sie sind erstaunt, nicht? Denn schließlich bin ich doch nicht auf Kindererziehung angewiesen. Aber dieser verdient, dass man mit ihm eine Ausnahme macht. Es wäre wirklich schade, wenn sein Geist und sein Zartgefühl geopfert würden und in Dummheit versenken bei der kleinen Volange. Ich glaube, es ist Selbsttäuschung, dass er sie zu lieben glaubt. Sie verdient ihn doch bei weitem nicht. Ich bin zwar nicht eifersüchtig auf sie, aber es ist ja Mord. Und davon will ich Danceny nie retten. Ich bitte Sie also dafür zu sorgen, dass er sich seiner Cécile nicht nähern kann. Für Danceny geben Sie sich alle Mühe. Liebe Freundin, lassen Sie ihn seine tugendhafte Cécile anbeten und geben Sie sich keine Blöße durch solche Kinderspiele. Lassen Sie die Schulknaben sich bei Dienstmädchen heranbilden. Ich missbillige diese Wahl. Was meine Betschwester angeht, so habe ich herausbekommen, dass sie eine andere Vertraute hat. Seit sie das Schloss verlassen hat, sind bereits 2 Briefe für die alte Rosemonde angekommen. Das einzige Mittel, wieder in die Sache hineinzukommen, ist, dass man den heimlichen Briefwechsel abfängt. Wenn ich meinem Kalender glauben soll, sind es, anbetungswürdige Freundin, erst 2 Tage her, dass Sie fort sind. Glaube ich aber meinem Herzen, so sind es 2 Jahrhunderte. Ich hätte Ihnen 100 Dinge zu sagen, deren Gegenstand nicht Sie sind und die, wie Sie wissen, mich lebhaft interessieren. Und doch bin ich eben von diesen abgelenkt, seit Sie fort sind. Seit wann lenkt denn der Zauber der Freundschaft von dem der Liebe ab? Mein allzu junger Freund, ich muss Sie schelten. Legen Sie doch den Schmeichelton ab, der nur Geschwätz ist, wenn er nicht Liebe ausdrückt. Wenn Sie schreiben, tun Sie so, mir zu sagen, wie Sie denken und fühlen, und nicht, um mir schöne Sätze zu schicken, die ich mehr oder weniger gut gesagt im ersten besten Roman finden kann. Es ist ein sehr sanftes Gefühl, einen jungen Freund zu haben, dessen Herz anderweitig beschäftigt ist. Man gibt sich, scheint mir, mit mehr Vergnügen einem Gefühl hin, von dem man nichts zu fürchten hat. Drum bin ich für Sie auch ziemlich frühzeitig vielleicht zur Rolle einer Vertrauten übergegangen. Aber Sie suchen sich so junge Geliebte aus, dass Sie mich zum ersten Mal daran erinnert haben, dass ich anfange zu altern. Bestreiten Sie das nur nicht, denn dieser Gedanke fesselt mich an Sie. Ach, gute mütterliche Freundin, meine Besorgnis ist groß. Ich habe seit 4 Tagen keinen Brief mehr von Herrn von Valmont erhalten. Täuschen Sie mich nicht über seinen Zustand? Wenn es nur daher käme, dass ich ihm seine Briefe so hartnäckig zurückschickte, würde er den Entschluss, nicht mehr zu schreiben, doch früher gefasst haben. Sie würden nicht glauben, und ich schäme mich, Ihnen zu sagen, wie es mir wehtut, dass ich die Briefe nicht mehr bekomme, die zu lesen ich mich noch jetzt weigern würde. Meine liebe Schöne, mein Neffe ist von einer immer stärker werdenden Menschenscheu. Er lässt sich alle Tage nach mir erkundigen, aber nicht einmal hat er persönlich nachgefragt. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass ich sein Aussehen etwas verändert gefunden habe. Liebe Freundin, es ist nicht selten, dass Schwermut und Weltschmerz Vorzeichen irgendeiner schweren Krankheit sind. Oft wirft man Übellaunigkeit dem vor, den man nur bedauern sollte. Mir scheint, er müsste jemand um Rat fragen. Mein Arzt, den ich heute Morgen gesprochen und indirekt befragt habe, ist der Meinung, dass bei solchen von Natur aus tätigen Menschen diese Art plötzlicher Gleichgültigkeit niemals übersehen werden darf. Und als letztes Opfer vor Ihren Augen die einzigen vorhandenen Spuren eines Irrtums vernichten, dessen ich mich gegen Sie schuldig gemacht habe. Ich habe nicht die Ehre, ehrwürdiger Pater, Ihnen bekannt zu sein, aber ich weiß von dem vollen Vertrauen, das die Frau Präsidentin Tourvel in Sie setzt. Ich glaube also, ich darf mich ohne Zudringlichkeit an Sie wenden, um einen ganz wesentlichen Dienst von Ihnen zu erlangen. In meinen Händen befinden sich wichtige Papiere, die Frau von Tourvel betreffen und die ich nur in Ihre Hände zurücklegen darf. Ich habe keine Mittel, Sie davon in Kenntnis zu setzen, aus Gründen, die Sie vielleicht von ihr erfahren haben. Ich bitte Sie also gütigst, um eine Privatunterredung zu bitten. Ich möchte darin wenigstens zum Teil mein Unrecht wieder gut machen. Gitte? Ich möchte darin wenigstens zum Teil mein Unrecht wieder gut machen durch meine Entschuldigungen und als letztes Opfer vor Ihren Augen die einzigen vorhandenen Spuren eines Irrtums vernichten, dessen ich mich gegen Sie schuldig gemacht habe. Ja, sehr gut. Ich hoffte, meine liebenswürdige Tochter, ich würde Ihre Besorgnisse endlich beschwichtigen können. Und nun sehe ich im Gegenteil, dass ich sie noch vermehren werde. Indessen, mein Neffe ist nicht in Gefahr, man kann nicht einmal sagen, dass er krank ist. Ich bin heute Morgen zu ihm gegangen, habe ihn beim Schreiben angetroffen und umgeben von verschiedenen Haufen Papier, als seien sie der Gegenstand seiner Arbeit. Er war dermaßen darin vertieft, dass ich schon mitten im Zimmer stand und er noch nicht den Kopf gewendet hatte, um zu sehen, wer einträte. Ich fand ihn bleich und abgezehrt, sein Blick war traurig und niedergeschlagen. Unter uns gesagt, ich hätte nicht gewollt, dass Sie ihn so sehen, denn sein Aussehen war ganz rührend und sehr geeignet, dieses zärtliche Mitleid einzuflößen, das eins der gefährlichsten Netze der Liebe ist. Ich beschwerte mich über seine Gesellschaftsflucht, die ein wenig nach Manie aussähe, und trachtete, meinen kleinen Verweis mit etwas Fröhlichkeit zu mischen. Er aber antwortete: »Das ist ein weiteres Unrecht, ich gestehe es, aber es soll gut gemacht werden mit den anderen.« Und er fügte hinzu: »Ich werde nicht verfehlen, Sie meiner Achtung vor meiner Abreise nochmals zu versichern. Es schien mir, dass diese letzten Worte mich zur Beendigung meines Besuches einluden, und wirklich ging ich. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger bekomme ich heraus, was er sagen wollte. Ich habe den Brief erhalten, mit dem Sie mich beehrt haben, und gleich gestern habe ich mich Ihrem Wunsche gemäß zu der fraglichen Persönlichkeit begeben. So fest ich Sie in dem früher gefassten weisen Entschluss fand, auf meine Vorstellung hin, sie laufe möglichenfalls Gefahr, durch ihre Weigerung einer glücklichen Umkehr hinderlich zu sein, hat sie sich bereit erklärt, ihren Besuch zu empfangen. Unter der Bedingung jedoch, dass es der letzte sei. Und hat mich beauftragt, Ihnen anzuzeigen, dass sie nächsten Donnerstag zu Hause sein wird. Ich habe mit der größten Achtung die Ehre zu sein, Ihr ergebener Diener, Pater Anselm. Inmitten des Erstaunens, gnädige Frau, in das mich das eben Erfahrene gestürzt hat, vergesse ich nicht die Genugtuung, die es Ihnen bereiten muss, und beeile mich, es Ihnen mitzuteilen. Herr von Valmont beschäftigt sich nicht mehr mit mir, auch nicht mit seiner Liebe. Er will nur noch durch ein erbauliches Leben die Fehler seiner Jugend gutmachen. Ich bin von diesem Ereignis durch Pater Anselm in Kenntnis gesetzt worden. Ich kann diesen glücklichen Wechsel zweifellos nur beifällig aufnehmen und mich beglückwünschen, wenn ich, wie er sagt, in etwa dazu habe beitragen können. So ist sie denn besiegt, die hochmütige Frau, die zu glauben gewagt hatte, sie könne mir widerstehen. Ich bin von meinem Glück noch zu voll, um es bewerten zu können. Eines aber ist gewiss, wenn ich bei dieser erstaunlichen Frau manchmal Augenblicke der Schwäche gehabt habe, die der kleinmütigen Leidenschaft ähnlich sahen, habe ich sie stets zu besiegen und zu meinen Grundsätzen zurückzukehren verstanden. Nachdem ich die Hilfe Ihres Beichtvaters in Anspruch genommen hatte, bin ich gestern zu dem von ihr bestimmten Zeitpunkt als reumütiger Sklave bei ihr erschienen, um als gekrönter Sieger wieder wegzugehen. Nachdem wir unendlich lange gesprochen hatten und zu keinem gemeinsamen Ziel zu kommen schienen, stellte ich mich, als ginge ich. Da hielt sie mich mit aller Kraft zurück. »Nein, hören Sie mich an«, sagte sie lebhaft. »Lassen Sie mich«, erwiderte ich. »Sie? Nein, Sie sollen mich anhören. Ich will es. Ich muss Sie fliehen. Ich muss.« »Nein«, rief sie und sank bei diesen letzten Worten ohnmächtig in meine Arme. Sie kam erst wieder zu sich, als sie schon unterworfen und ihrem glücklichen Sieger ausgeliefert war. Ich frage Sie, sind Sie nun in Verzweiflung, weil Sie mich glücklich gemacht haben? Sie sind also glücklich? Ich gab ihr Lobpreisungen in den üblichen Gemeinplätzen zur Antwort. Sie sank weich in ihren Sessel zurück und sagte, ich fühle, dass dieser Gedanke mich tröstet und erleichtert. Ich kann mein Dasein nur noch insofern ertragen, als es dazu dienen wird, Sie zu beglücken. Was sagen Sie nun, schöne Freundin? Nun ist es Zeit, dass Sie den süßlichen Danceny links liegen lassen und sich nur noch mit mir abgeben. Adieu, mein Engel. Ich sende dir wie ehedem alle Küsse der Liebe. Adieu wie ehedem, sagen Sie. Ehemals machten Sie doch, scheint es mir, etwas mehr Aufhebens von mir. Sie bestimmten mich durchaus nicht für dritte Rollen. Und besonders hatten Sie die Güte zu warten, bis ich Ja gesagt hatte, bevor Sie meiner Zustimmung sicher waren. Der süßliche Danceny, der sich einzig mit mir beschäftigt, mir, ohne dass er sich's als Verdienst anrechnet, eine erste Leidenschaft opfert, kurz mich liebt, wie man in seinem Alter liebt, kann trotz seiner Jugend wirksamer als Sie für mein Glück und für mein Vergnügen tätig sein. Gestatten Sie also, dass ich Ihnen anstatt Adieu wie ehemals, Adieu wie jetzt sage. Sagen Sie mir, schöne Freundin, woher kommt nur der bittere, höhnische Ton? Was ist denn das für ein Verbrechen, das ich offenbar ahnungslos begangen habe und das sie so verstimmt. Wenn ich mit der Begierde die Hoffnung vereinte, habe ich nur dem natürlichen Antrieb nachgegeben, der dahin geht, dass wir uns immer in die Nähe des gesuchten Glückes versetzen. Sie haben für eine Wirkung des Stolzes genommen, was nur von Eifer kam. Ich rufe Ihre Gerechtigkeit an, die vollkommene Freundschaft zwischen uns und das Vertrauen, das die Bande zwischen uns immer enger geknüpft hat. Gnädige Frau, ich habe mich Ihrem Neffen geweiht. Für ihn bin ich ins Verderben gegangen. Er ist der einzige Mittelpunkt meines Denkens geworden, meiner Gefühle, meiner Handlungsweisen. Jedes weitere Wort könnte bei Ihnen den Verdacht erregen, als sei ich stolz genug, noch auf Ihre Freundschaft zu zählen, während ich mir im Gegenteil gerecht werde und keinen Anspruch mehr darauf mache. Ich bin achtungsvoll Ihre ganz ergebene Dienerin. Und warum wollen Sie nicht mehr meine Tochter sein? Warum scheint es, als kündigten Sie mir an, dass unsere Beziehung abgebrochen werden soll? Etwa um mich dafür zu strafen, dass ich nicht erraten habe, was gegen alle Wahrscheinlichkeit ging? Ich sage es Ihnen mit Schmerz. Aber Sie sind es viel zu sehr wert, geliebt zu werden, als dass je Liebe Sie glücklich machen könnte. Als Sie einen anderen zum Eigentümer Ihres Daseins machten, haben Sie doch Ihre Freunde nicht um das bringen können, was Sie schon vorher von Ihnen besaßen. Glauben Sie mir, Sie werden immer der Gegenstand meiner liebsten Gedanken sein. So ist's recht. Diesmal bin ich zufriedener mit Ihnen, Valmont. Jetzt wollen wir in aller Freundschaft plaudern. Und ich hoffe, Sie zu überzeugen, dass von Ihrer wie von meiner Seite das Zusammentreffen, das Sie zu wünschen scheinen, eine wahre Narrheit wäre. In der Zeit, als wir uns liebten, denn ich glaube, es war Liebe, da war ich glücklich. Und Sie? Ach, doch, warum über ein Glück nachdenken, das nicht wiederkehren kann? Nein, was Sie auch sagen möchten, seine Wiederkehr ist unmöglich. Ich würde Opfer fordern, die Sie sicherlich nicht bringen können, noch möchten. Sagen Sie mal, mein Guter, wer von uns beiden wird es übernehmen, den anderen zu täuschen? Sie kennen die Geschichte von den zwei Spitzbuben, die sich beim Spiel erkannten? Wir können uns nichts anhaben, sagten sie zueinander, zahlen wir jeder das halbe Kartengeld. Und sie gaben die Partie auf. Wir sollten, glauben Sie mir, diesem vorsichtigen Beispiel folgen. Was sind denn das für Opfer, von denen Sie meinen, ich würde sie Ihnen nicht bringen und für die doch der Lohn wäre, Ihnen zu gefallen? Ich bin bereit, die junge Pensionärin ihrem schüchternen Liebhaber wieder zuzustellen. Mir scheint, auch Sie haben keinen Grund mehr, den armen Danceny an seinem Glück zu hindern. Wir wollen dieses kindliche Paar lassen und zu uns selbst zurückkehren. Übrigens, wie ich kürzlich zu meiner jungen Gefährtin ging, fand ich sie nicht im Bett. Sie war in den Raum zwischen Bett und Wand gefallen und lag dort bewusstlos. Nierenschmerzen, heftige Koliken und noch weniger zweideutige Anzeichen klärten mich über ihren Zustand auf. Nachdem sie erwacht war, verlor sie viel Zeit mit Jammern und ich fühlte, dass ein Entschluss gefasst werden müsse. Sie sollte ihrer Kammerfrau klingeln, ihr die Sache gestehen oder nicht gestehen, was sie wollte, jedoch nach Hilfe schicken und vor allem verbieten, dass Frau von Volange geweckt werde, die natürliche, zarte Aufmerksamkeit einer Tochter, die ihre Mutter zu beunruhigen fürchtet. Der Chirurg, den ich anderweitig schon kannte, ist mittags gekommen und hat mir über den Zustand des Kindes berichtet. Er hat der Krankheit einen Namen gegeben und die Geschichte wird beigelegt werden, wie tausend andere auch. Falls es uns nicht künftig nützen kann, dass davon geredet wird. Berichten Sie mir weiter über den Zustand der Kleinen. Es wird mich freuen. Es bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen, ob Sie versuchen wollen, zum zweiten Mal der Gründer einer neuen Linie der Valmont unter dem Namen Gercourt zu werden. Wahrhaftig, Valmont, Sie sind ein wahres Kind. Das zeigt mir auch Ihr Verhältnis zur Präsidentin. Sie scheinen sich Ihren letzten Auftritt bei ihr als Verdienst anzurechnen. Ich will Ihnen sagen, dass Sie Ihre Präsidentin lieben. Zwar nicht sehr rein und nicht sehr zärtlich, aber so, wie Sie lieben können. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ein mir bekannter Herr hatte sich wie Sie mit einer Frau eingelassen, die ihm wenig Ehre machte. Zwischendurch war er wohl so gescheit zu fühlen, dass früher oder später dieses Abenteuer ihm schaden werde. Aber obwohl er darüber errötete, hatte er nicht den Mut abzubrechen. Seine Verlegenheit war umso größer, als er seinen Freunden gegenüber geprahlt hatte, er sei gänzlich frei. So brachte er sein Leben zu, machte immerfort Dummheiten und sagte nachher immerfort, es ist nicht meine Schuld. Dieser Mann hatte eine Freundin, die einen Augenblick versucht war, ihn in diesem Zustand von Trunkenheit dem Publikum auszuliefern. Da sie aber doch mehr hochherzig war als boshaft, wollte sie ein letztes Mittel ausprobieren, um für alle Fälle sagen zu können, wie ihr Freund, es ist nicht meine Schuld. So ließ sie ihm denn, ohne weitere Bemerkung, folgenden Brief zukommen als Heilmittel, dessen Gebrauch ihm gegen seine Krankheit helfen könne. Alles wird langweilig, mein Engel. Das ist ein Naturgesetz. Es ist nicht meine Schuld. Wenn mich also ein Abenteuer langweilt, das mich seit 4 tödlichen Monaten ganz in Anspruch genommen hat, ist es nicht meine Schuld. Wenn ich zum Beispiel ebenso viel Liebe gehabt habe als du Tugend, dann ist nicht zu verwundern, dass eines zur selben Zeit zu Ende ist wie das andere. Es ist nicht meine Schuld. Daraus folgt, dass ich dich seit einiger Zeit betrogen habe. Aber deine mitleidlose Zärtlichkeit zwang mich gewissermaßen dazu. Es ist nicht meine Schuld. Glaube mir, suche dir einen anderen Liebhaber aus, wie ich mir eine andere Geliebte ausgesucht habe. Dieser Rat ist sehr gut. Wenn du ihn schlecht findest, ist es nicht meine Schuld. Lebe wohl, mein Engel. Ich verlasse dich ohne Bedauern. Das ist der Lauf der Welt. Es ist nicht meine Schuld. Bei Gott, schöne Freundin, ich kann Ihnen sagen, dass ich Ihr Briefmuster originell und geeignet gefunden habe, Effekt zu machen. Darum habe ich es einfach abgeschrieben und der himmlischen Präsidentin übersandt. Valmont liebt mich nicht mehr. Er hat mich nie geliebt, Liebe, schwindet nicht so. Der Schleier ist zerrissen, gnädige Frau, auf dem der Trug meines Glückes gemalt war. Ich schicke Ihnen den Brief, den ich von ihm bekommen habe. Ich will keine Bemerkung hinzufügen. Zum Klagen ist jetzt nicht mehr Zeit. Sie werden gewiss ebenso betrübt sein wie ich, meine würdige Freundin, wenn Sie von den Neuigkeiten hören, welche Frau von Tourvel betreffen. Gestern erschien sie in dem Kloster, in dem sie erzogen worden ist, und erbat die Auskunft, ob das Zimmer, das sie als Pensionärin bewohnt hatte, frei sei. Und auf die bejahende Antwort hin verlangte sie, es wiederzusehen. Die Priorin begleitete sie hin. Da erklärte sie dann, sie wolle nun wieder in dieses Zimmer einziehen, das sie, sagt sie, nie hätte verlassen sollen. Und sie setzte hinzu, sie werde erst wieder ausziehen, wenn sie tot sei. Dies waren ihre Worte. Im Ernst, Valmont, Sie haben die Präsidentin verlassen? Sie sind wirklich reizend und haben meine Erwartung übertroffen. Es würde Ihnen sicherlich gut passen, nicht wahr, das Verdienst, diese Beziehung abgebrochen zu haben, mir als Opfer anzubieten. Sie lieben Frau von Tourvel noch immer. Weil ich Sie aber zum Spaß damit beschämte, haben Sie sie tapfer zum Opfer gebracht. Valmont, ich vergesse nicht, dass diese Frau meine Rivalin war, dass Sie sie mir einen Augenblick vorgezogen und mich niedriger gestellt haben als Sie. Ich kann nichts weiter antworten, als dass ich Frieden und Einigkeit zwischen uns vorziehe. Muss aber eines wie das andere gebrochen werden, dann glaube ich dazu, das Recht und die Mittel zu haben. Ich füge also hinzu, dass das geringste Hindernis, das von Ihnen ausgeht, meinerseits als Kriegserklärung aufgefasst werden wird. Sie sehen, die Antwort, die ich verlange, erfordert keine langen, schönen Sätze. Ein Wort genügt. Also gut. Krieg. Ich bin von Ihrer Handlungsweise gegen mich unterrichtet worden, mein Herr. Ich weiß auch, dass Sie noch nicht zufrieden sind, mich in unwürdiger Weise zum Besten zu halten und sich nicht scheuen, damit zu prahlen. Ich habe den von Hand geschriebenen Beweis Ihres Verrates gesehen. Ich bin nun nur neugierig, ob der Vorteil in jedem Fall auf Ihrer Seite sein wird. Ich werde dies erfahren, wenn Sie, wie ich hoffe, sich gefälligst morgen zwischen 8 und 9 am Tor des Gehölzes von Vincennes einfinden wollen. Ich werde dafür Sorge tragen, dass für die Aufklärung, die ich von Ihnen noch erhalten muss, alles Nötige zur Stelle ist. Gnädige Frau, nur mit großem Leidwissen erfülle ich die traurige Pflicht, Ihnen die Neuigkeit zu melden, die Ihnen so schweren Kummer machen wird. Ihr Neffe hat das Unglück gehabt, in einem Zweikampf zu unterliegen, den er heute Morgen mit dem Herrn Ritter Drancigny gehabt hat. Der Gegenstand des Streites ist mir vollkommen unbekannt, aber es scheint nach dem Billet, das ich noch in Herrn von Valmonts Tasche gefunden habe, dass er nicht der Angreifer war und der Himmel musste erlauben, dass er unterlag. Ich falle, liebe Freundin, von einem Kummer in den anderen. Gestern schickte ich, verwundert, meine Tochter noch nicht gesehen zu haben, meine Kammerfrau nach ihr. Den Augenblick darauf kam sie ganz entsetzt wieder und berichtete, sie sei nicht in ihrem Zimmer. Man habe sie schon am Morgen nicht darin gefunden. Denken Sie meine Lage. Wenig darauf bekam ich eine Nachricht von meiner Tochter vom Kloster aus, in dem sie erzogen worden ist. Sie schrieb, sie sei bange gewesen, ich würde mich ihrer Neigung, Nonne zu werden, widersetzen, und habe mir nichts davon zu sagen gewagt. Das Übrige waren Entschuldigungen, dass sie ohne meine Erlaubnis diesen Weg beschritten habe, den ich sicher nicht missbilligen würde, wenn ich ihre Beweggründe kennen würde, nach denen sie mich jedoch nicht zu fragen bitte. Man sagt übrigens, dass der zwischen Herrn von Valmont und dem Ritter Danceny ausgebrochene Streit das Werk der Frau von Merteuil ist, die sie gleichmäßig betrog. Bei ihr, behauptet man, habe man auch die Gründe zum Entschluss meiner Tochter zu suchen. Die beiden Rivalen hätten sich geschlagen und seien erst dann, kurz vor dem Tod des Herrn von Valmont, zur Aufklärung geschritten. Diese habe eine Aussöhnung bewirkt. Um den Ritter, vollends Frau von Merteuil, erkennen zu lehren, habe Valmont seinen Worten eine Masse Briefe von ihrer Hand beigefügt. In diesen erzählt sie in freiestem Stile die anstößigsten Anekdoten. Danceny in seiner Empörung zeigt diese Zeugnisse jedem, der sie sehen will. Besonders einer hat allgemeines Aufsehen erregt. Einer, worin sie die ganze Geschichte ihres Lebens erzählt. Und der, wie es heißt, der Gipfel des Abscheulichen sein soll. Zum Glück habe ich die stärksten Gründe zur Annahme, dass diese Beschuldigungen und Beweise ebenso falsch wie gehässig sind. Ließ ich mich bekehren und schrieb die Ehre meiner Besserung einigen von den Frauen zu, die nun mal keinen Anspruch auf Anmut und Schönheit stellen können und darum ihren Ehrgeiz auf Verdienst und Tugend werfen. Das war ein Zug im Spiel, der mir viel eintrug. Die erkenntlichen Ehrendamen traten als meine Lobredner auf. Und ihr blinder Eifer für das, was sie ihr Werk nannten, ging so weit, dass beim geringsten Wort gegen mich die ganze Brütenpartei Skandal und Ehrenbeleidigung schrie. Schlimme Liebschaften von Pierre-Ambroise François Chauderlot de Laclos. Deutsch von Heinrich Mann. Frau von Merteuil, Renate Schröter. Herr von Valmont, Christoph Banzer. Präsidentin Tourvel, Eleonore Weisgerber. Frau von Volange, Eva Maria Duan. Cécile Volange, Sunny Melesch. Ritter Danceny, Reinhard Sannemann. Frau von Rosemonde, Hanna Burgwitz.